machen. Das sieht doch klasse aus, oder? Allerdings, ja. Leider kein Fotoapparat. Nee, macht mal noch ein bisschen weiter. Interviewt mal noch Johnny, das klingt ganz gut, wobei ich es natürlich irgendwie kacke finde, dass ihr eben Heiratsanträge macht. Wir können ja euch beide interviewen. Ja, aber ich sage, Johnny, ey, das ist ein total interessanter Typ. Der hat ganz viel erlebt in seinem Leben, der kann richtig tolle Sachen erzählen. Und der macht auch bestimmt nicht dran, weil ich brauche den Abend. Also, erstmal die Expedition. Super, super, super. Dann sein Expedition. Nicht von der Expedition gemacht, in Amerika, da kennt er sich nicht von der nicht vom Nordpol erzählen. Das soll doch keiner wissen. Ja, gut. Im Allerjahr. Du hast auch Medizin. Wir können ja eine andere Frage mal stellen an euch Medizin beide. Studiert. Hat Musik gemacht, hat ganz zahlreiche Krimis unter Pseudonym veröffentlicht. Wirklich? Hat eine riesen Heiratsschwindlerkarriere. Eine riesen Heiratsschwindlerkarriere im Nahen Osten hinter sich. Also ganz viele Geschichten. Der hat schon mal mörderisch viel Geld besessen und aber auch alles mörderisch wieder viel Geld ausgegeben. Verloren. Alles verspielt. Der hat auch schon mal ganz tolle Zähne gehabt und ganz tolle Zähne verloren. Er ist echt ein super Typ. Man muss bloß versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das ist natürlich schwer. Aber ich meine, die Heiratstricknummer, die war schon ziemlich gut. Wir sind zu jung für ihn. Ja, glaube ich auch. Wir haben keine Chance. Obwohl, frisches Fleisch ist auch nicht schlecht. Die Frau seines Lebens bereits vor. Nee, der hebt sich einfach auch ein bisschen cool und so eine Geschichte. Der lässt die Frauen kommen. Ja, er ist kein Cutie. So, noch 20 Sekunden, dann beginnt der Sprechfunk. Meine Sendung hört hier mit auf. Mach mal ruhig noch. Nee, finde ich auch. Ich bedanke mich bei den Lambabies, dass ihr im Studio wart. Mein Name ist Johnny. Ich war gerne hier. Hat uns gut gefallen. 10 Sekunden hier. Jürgen Kuttner reicht leider nicht mehr für ein Stück. Ich nehme einfach meinen Kopfhörer ab. Der ist auch mörderisch bescheiden, Alter, Johnny. Ja. Das merkt man jetzt auch, wa? Tschüss. Oh, kein Stück, Johnny. Mehr. Mensch, Johnny, bleib doch hier. Echt? Genau. Nee, Johnny, jetzt komm zurück. Oh, ist der fies, oder? Johnny, come back. Ja, und? Dann machen wir einfach weiter. Dann machen wir jetzt weiter mit Kuttner. Ja, besser. Ach, siehst du, der will auch nur die Seite wechseln. Jetzt sitzen wir alle hier. Kinder, also. Die Regler. Wir können keine Musik machen. Wir müssen eine volle Pulle durchreden. So, Johnny. Wie war denn jetzt mit den Expeditionen? Nee, oder vielleicht doch lieber die Heiratsschwindler-Geschichten. Nee, erzähl doch nochmal von der isländischen Gräfin. Das ist doch eine tolle Geschichte. Johnny, ja, die einbeinige isländische Prinzessin oder Gräfin oder was das war. Gibt es das wirklich? Ja, klar. Ja, guck mal, warum er jetzt so ernst ist. Nicht. Die Geschichte von der einbeinigen isländischen Gräfin. Darf ich Hintergrundgeräusche machen? Mhm. Es war einmal eine einbeinige isländische Gräfin. Was ist in Island genau? Tack, tack, tack. Okay, nochmal. Es war einmal eine einbeinige isländische Gräfin. Tack, tack, tack. Die hatte einen einarmigen isländischen Graf. Und einen fünfbeinigen norwegischen Hund. Du kannst so albern sein, wenn du neben Frauen stehst, Jürgen. Vorhin irgendwie kommt er noch rein mit so einem Gesicht, plötzlich wacht er auf, ich strahlt. Ich finde das so fies von dir, dass du immer auf meine Größe anspielst. Ich sitze. Wie geht die Geschichte weiter? Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Meine Sendung ist vorbei, ich bin echt müde. Mit ins Bett. Ja, Leute, die schalten bestimmt alle ab. Ich habe gesagt, du verarbeitest ein bisschen mehr, um auch für jüngere Frauen noch attraktiv zu bleiben. Ah, das mit den Falten, das kriegt man auch nicht mehr weg, weißt du ja selber. Nee, man kann dann noch anfangen, sich die Haare zu färben. Rot hatte ich jetzt mal überlegt. Aber, sagen wir mal, an der hinteren Gesäßtasche, wenn das da beult, ja, dann kicken die kaum noch Falten, die Frauen. Außerdem kannst du dich auch mal raffen lassen. Nein, nee. Ich finde es auch interessant, wenn bei Männern die Haare vorne aufgehen. Ich finde es total interessant. Johnny ist ja hochinteressant. Ich finde das auch interessant. Und seine Vergangenheit, mag ja. Mag Jürgen auch. Ja, pass auf, so wir machen das jetzt mal ganz anders. Nee, erstmal ist Johnny, der ist doch voll Johnny süß, erzählt oder? Jetzt mal sein gefährlichstes süß, Abenteuer, was er erlebt hat. Mein gefährlichstes Abenteuer? Das interessiert mich nämlich immer. Wenn ich abends Taxi fahre, frage ich immer den Taxifahrer, ob er schon mal ausgeraubt wurde. Und bisher wurde noch keiner ausgeraubt, den ich kenne. Aber mich interessiert sowas. So das Gefährlichste, was dir mal passiert ist im Leben. Überleg mal. Und du kannst auch mal überlegen, Kuttner. Ja, ich überlege gerade, was das Gefährlichste ist, was Johnny passiert. Das Gefährlichste, was Jürgen passiert, ist immer die Übergabe am Dienstag zwischen unseren beiden Sendungen. Das Gefährlichste, was mir passiert ist, ich glaube, das war eine Nacht in Moskau, wo ich verloren war. Erzähl. Warum warst du in Moskau? Das klingt echt nach Gorki Park. Nee, das war nicht so. Das war im Endeffekt nicht gefährlich, aber da habe ich schon richtig Schiss gehabt. Gekriegt. So morgens um 3 verloren im Norden Moskau. Wie alt warst du da? Die Gesichtshaut abgezogen. Ah, das war 87. 87? Ja. Aha, da warst du also... Also ich war ja jünger als 18. 18 war ich da, 87. Julia war in der 6. Klasse. 23. 87 bin ich in die 7. gekommen. Ich in die 5. Ich bin am 8.8.88 in die 8. Klasse gekommen. Und Jürgen, wie lange warst du da schon aus der Schule raus? 10 Jahre bestimmt. Ja, aber man sieht es euch nicht war an. War zum vierten Mal in der 8. Klasse. Zum 10. wohl eher. Ach, du warst der kleine Junge, den man nicht mehr als Schüler fahren konnte. Nee, wenn ich was mit Frauen gemeinsam habe, dann ist, dass ich irgendwie nicht älter als 29 werden kann. Ach. Ja, alles andere ist schon unterschiedlich. Ich lasse im Hintergrund noch ein bisschen Lambabies laufen. Ich lasse die Mikros aber auf, ja? Ja. Ich kann euch noch weiter unterhalten. Was ist denn das für ein Lied? Ich weiß gar nicht. Johnny, so eine Pfeife. Nobody's Gonna. Ah, das ist eins meiner Lieblingslieder. Ihr Mädels, jetzt strengt euch doch mal an und jetzt setzt doch mal alle Waffen, die Frauen so zur Verfügung haben, ein, um Johnny da am Mikrofon zu halten. Was verdient man beim Blumen? Mich hier auf der Seite. Ich kann mich doch jetzt nicht ausziehen, das geht nicht. Take a number and ja, liebe Hörer, wir Lemonade ist hier und wir haben es auch nicht leicht. Genau, wir gehen nämlich jetzt auch nach Sag Hause. Sag ehrlich, gut, na, wir sollen jetzt auch gehen. Nö, nee, guck mal. Sei doch ehrlich. Ich will aber eigentlich nee. Ja, das Solo. Hey, da läuft unser Lied. Okay, wir sind jetzt ruhig, damit ihr unser Lied genießen könnt. Und genießt es wirklich. Hier ist zu. Um ja, unser Lied, da denkt man doch. Unser Lied. Hey, habt ihr ein unser Lied? Jetzt sagt mal alle, seid Johnny, alle ehrlich. Johnny, du wolltest das ernsthafteste Interview führen und was ist das geworden? Das chaotischste und blödeste. Da ist aber der Kuttner dran. Aber erst ab 22 Uhr, das ist ein feiner Unterschied. Na gut. Ja, es war ein schönes Interview. Ja, finde ich auch. Der letzte Teil hat mir gut gefallen. Na, bis 22 Uhr war es okay. Ey, sag mal, ihr doofen Lemmenbabys, ihr haut jetzt echt ab. Ja, wir müssen uns jetzt ja nur verführen, dass wir hier nur noch ein bisschen ins Bettchen. Nur bei der Vogel hier, mein Kollege, mein Sohn hat der Kollege. Wir gehen jetzt mit ihm nach Hause, weil wir haben es halt geschafft und er kommt jetzt mit zu uns. Ach, auf einen schönen Scheiße, Gruß an Janine, Ali und das denkt an die Haustür. Tati, ich hoffe, du bist jetzt mit dem Abwasch fertig. Mama, Papa, ihr könnt jetzt abschalten. Es ist mir noch nie so klar geworden, dass ich ein Loser bin wie heute. Echt. Oh, nee, jetzt komm, jetzt muss ich auch noch ein Kompliment an Kuttner loswerden. Genau. Weil Kuttner hat die schönsten dunklen braunen Augen, die ich seit langer Zeit habe. Der Bart gefällt mir auch. Ey, soll ich euch mal sagen, wie viel Johnny der schönste Profil. Johnny hat so ein bisschen was von so einem kleinen Delfin. Ja, dann können wir noch einen Johnny meiner. Ja, also so, die haben auch mal so eine Nase, so eine Pöcknase. Und hier diesen Schwulst über den Augen. Hey, ihr süßen Mädels, wenn ich euch mal auf was hinweisen darf. Johnny hat zwar Profil, aber nur von der Seite. Und du von vorne? Das würde ich eurer Einschätzung überlassen. Das Studio leert sich, sowohl inhaltlich als auch geistig. Und körperlich. Ein großartiger Hinweis auf die folgende Sendung. Tschüss, Lemon Babies. Ich beiß mir die Lippen blutig. Ja, dann hört mal noch ein bisschen zu. Ach, sind nur noch 6 Sekunden. Ach, dann will ich mal irgendwie total nett sein. Dann spielen wir den nächsten Song auch noch. Ob der gut ist, mal kicken. I won't forget the night when we were so close together. Ich glaube, den haben sie mir gewidmet. Danke, ihr süßen Lemmenbabys, dass dieser Titel Nummer 6 heißt für Jürgen Kuttner. Super, weg mir auch kaufen. Und wenn ich noch ein bisschen aus der Schule plaudern darf, die sind total verknallt in mich. Thank you. Bild dieses Geräusch. Und? Richtig. Und das hier? Fast. Und das hier? Ich hab da nicht drauf gedrückt eben. So, das waren die Lemon Babies. Wer genau auf den Text geachtet hat, hat rauskriegen können, dass es genau, dass der Song nicht anders als für Jürgen Kuttner heißen konnte. Die Nummer 6 auf wollte dieser ich wunderbaren Platte. Eigentlich richtig als letztes Stück spielen. Habe ja immer nach einem Song gesucht, in dem die Worte Jürgen Kuttner vorkommen. Ja, davon gibt's nicht viele. Ist der einzige eigentlich, den ich kenne. Ja. Allerdings dafür halt auch auf Englisch. Jürgen Kuttner. Ja, was heißt denn Jürgen Kuttner eigentlich übersetzt ins Englische? Na, Jürgen, weiß ich nicht, was ist denn auf Englisch das englische Äquivalent George. Zu Jürgen? George. Nee, George, echt? Doch, das ist, Jürgen kommt von Georg. Ah, und ja. Das heißt Landmann, Bauer, wie man an meiner das ist klar. Figur durchaus ablesen kann. Ja. Kann. seiner sportlichen, drahtigen, inzwischen ja. Ein bisschen abgelaschten und ausgebufften. Ja. Johnny heißt wahrscheinlich, kommt Treckerfahrer, heißt der, denk mal an. Da heißt, nee, Traktorfahrer, Traktor, ganz wörtlich. Traktorfahrer. Wirklich. Ja, George Kuttner dann halt. George Kuttner. Kuttner. Das heißt, Kuttner bedeutet Kuttenschneider. Der hat so die Kutten gemacht. Nee. Also. Nee? Nee. Was heißt ein Kuttenschneider auf Englisch? Kuttencutter. Oh Mann. Sag mal, dass hier so was auf Sendung lassen. Ist oh, ja echt das Ding, alles klar, echt. Erschreckend. Vor allen Dingen, dass man Lena, greifen Sie ein. Ich bin ja fertig, ne? Ich gehe. Ach, Johnny, ey, wie machst du das immer, dass du so Schlag hast dann so bei Frauen jetzt, wie bei den Lemon Babies? Am Geld allein kannst du nicht liegen. Na wobei, doch, muss ja. Das hilft schon. Also ich meine, das hilft schon. Also wedelst halt ab und zu mal so. Man sieht sich ja dann doch abends auch mal auf Konzerten und so. Und wenn man dann praktisch gestern Loft ziemlich voll, ich dann so Runde aufs Haus. Ja. Das macht beliebt. Ach, Saalrunden sind doch prima. Ja, das macht beliebt. Na, dann lebe ich auch hin und wieder am Imbiss. Eine Curry für alle. Ja. Eine, jeder ein Stück. Ja, ich krieg mich vorher immer sorgsam um, wo keiner in der Nähe ist. Ja, siehst du, ist der Unterschied. Wenn du so auf Konzerten bringst du es schon. Zum Beispiel nächste Woche ist irgendwas in der Deutschlandhalle, versuch das mal. Ich sag dir, dann machst du Freunde. Bleib immer ein paar hängen. Ja. Also. Ach, toll. Und du musst natürlich, was auch ganz wichtig ist, du musst einfach nur, musst ein paar Sachen musst mitbringen, musst gut aussehen, musst nett sein und viel Geld haben. Und das trifft halt alles auf mich zu. Und ja, dann läuft das von alleine. Sag mal, Johnny, jetzt ganz ehrlich, seid ihr jetzt verabredet jetzt nach der Sendung hier? Dass die, weil die sind ja sofort weggehuscht, die Lemon Babies. Ja. Hast du die jetzt in so eine, sagen wir mal, oben ohne Bar eingeladen zum Beispiel, wo auch eine Flasche Sack, Flasche Sekt 170 Mark kostet oder 280? Die Lemon Babies sind inzwischen reicher als ich. Ach. Plattenstars und die haben mich in eine oben ohne Bar, die von, also wo nur Männer oben ohne bedienen, eingeladen. Die einzige in Berlin, ich kenne die selber nicht, habe aber gerade die Adresse gekriegt und da fahren wir jetzt noch hin. Oh. Sag mal, warum wirst du eigentlich gefilmt? Nee, das war ich gerade gefilmt. Verdammt. Das sind junge Kollegen vom offenen Kanal. Ach, ja. Die Sendung, wo... Nee, und da hast du dir jetzt Sendezeit gekauft. Da hast du dir jetzt Sendezeit gekauft. Ja. Du hast doch schon eine Sendung im Fernsehen. Ja, aber jetzt liegt ein klasse Angebot vom offenen Kanal vor. Gibt's einfach mehr Geld als die wollen vom jetzt ORB, Schmidt aushebeln mit so einer Late-Night-Show. Ja, da musst du aber so, im Fernsehen musst du dann immer so nervös, so musst du ja dann auch Letterman nachmachen, ja, so. Das machen ja alle. Ja, das kann ich, nur das Problem war, ich soll meinen Tisch und alles mitbringen. Kann ich dann nicht so, der hat auch mal eine Band. Letterman? Ja. Na alle, die haben dann so eine Band und die spielen Songs nach und so. Ach Johnny, vielleicht sollten wir eine Band machen oder vielleicht willst du mal meine Band sein. Ich wäre dann deine Band, also du musst nervös auf den Tisch trommeln und dann machst du so mit deinem Stift, zeigst du dann auf mich? Kannst du ja mal versuchen? Johnny, du Vogel, gib nicht so an, ich hab dich schon eingeladen. Ich hab dich echt schon mal eingeladen. Wo? Nächsten Freitag. Wozu? Musik zu machen, im Fernsehen. Mm. Bring deinen Triangel mit. Nee. Und die Viola. Nee, nee. Und das Spinett. Ich spiele nicht in deiner Sendung. Nee. Nee. Also dann, wenn, dann würde ich deine Sendung moderieren und du spielst. Spielst du auch ein Instrument eigentlich? Nee, ja nicht. Ich kann gerade mal zwei, drei Lieder auf einer so einer Blockflöte. Echt? Ja. Das reicht doch. Ich meine, mehr als zwei, drei Lieder will ja wirklich keiner hören. Naja, das stimmt schon, aber das ist natürlich affig. Was kannst du auf der Blockflöte? Weiß ich gar nicht, habe ich schon wieder vergessen, müsste ich nochmal neu üben. Aber das wäre schon affig, machst die Waldbühne oder sagen wir mal Deutschlandhalle 100.000 kommen und dann komme ich raus, Spot, Nebel. Spielt drei Songs auf der Blockflöte. Spielt drei Songs und dann gehe ich weg und wie es auf Zugabe rufe, nicht zur Antwort. Dann spielst du nochmal die drei Songs. Machen viele Bands. Du kannst ja heute Kinder mehr Da Capo rufen, die rufen ja alle bloß noch Zugabe, während Da Capo hieße ja nochmal dasselbe. Das könnte ich natürlich endlos machen. Die rufen ja nicht mal wirklich Zugabe, die rufen ja eher so. Ach, ist erschreckend, wa? Na, wobei, das ist ja dann international. Also englische Bands verstehen ja zum Beispiel Zugabe gar nicht. Die stehen dann Backstage, sind geschwitzt vom Auftritt und dann rufen die Leute draußen Zugabe und die so, verdammt, was meinen die denn? Was sollte man denn rufen, wenn man eine englische Band dazu bewegen will, doch noch eine Zugabe zu machen? Na, hurra. Nee, in Englisch. Auf Englisch kann man das auf Englisch rufen? Once more, please. Once more, please, you. Ja. So. Another beer, waiter. Oder again, again. Ach, das ist ja toll. Ach, kannst du dir vorstellen, wo ich morgen again gerufen hätte, wa? Du wärst morgen bestimmt gerne mit mir zu PJ Harvey gegangen. Ich wär so gerne zu PJ Harvey, ja. Mit mir. Und mit dir. Mit mir auch. Mit dir. Mit mir. Ja, und hätte mich vor an die erste Reihe gedrängelt. Mit mir. Mit dir. Bei PJ Harvey. Findest du PJ Harvey auch so klasse wie ich? Nee, ich glaube, ich finde sie nicht so klasse wie du. Warum? Ich finde sie sehr gut, aber nicht so klasse wie du. Warum findest du die nicht Weiß so klasse? Weiß ich nicht, einfach so. Kann ich nicht begründen. Also ich würde nie irgendwas Negatives über die sagen, weil die gut ist. Aber und im Vergleich zu Courtney Love zum Beispiel? Da finde ich sie besser. Ja, aber Längen, oder? Ja. Finde ich. Ja, ja. Finde ich auch. Gut, PJ Harvey haben wir jetzt auch abgehandelt. Mhm. Ja, dann fang doch an jetzt. Ja, da die Lemmy-Babys warten. Ja, ist klar. Schon. Ja. Naja, denn tschüss, Johnny. Mhm. Vielen Dank, dass du hier heute mein prominenter Studiogast warst. Ich habe ja hin und wieder auch gerne mal Gäste, wobei ich es natürlich vorziehen würde, weibliche Gäste hier zu haben, aber. Ja, wenn du die vergraulst. Ach, na, nur weil du so ziehst hier. Nee, es ist das Alter. Weil du gesagt hast, Kinder, geht gleich keine S-Bahn mehr, jetzt aber husch, husch, sonst kommt der nie wieder nach Hause. Kann euch leider nicht mitnehmen, hab ein kleines Auto. Dabei hätte ich die gerne mit meinem VW-Bus mitgenommen, den ich mir extra für so eine Gelegenheit angeschafft habe und ich hatte aber noch nie Gelegenheit, das wirklich auszuprobieren. Ja, das ist wirklich nur das Alter. Also wenn jetzt zum Beispiel ein jüngerer Kollege gekommen wäre, dann wären sie bestimmt noch hier geblieben. Meinst du, die sind zu alt, die Lemmy-Babys für mich? Nee, du bist zu alt für die. Echt? Ja. Da wären die aber die Ersten. Für dich zu alt. Ja, das kannst du jetzt alleine weiterführen. Tschüss, Johnny. Ciao. So, Kinder, ist jetzt Punkt die Zeit, da schaltet man ja immer. Ach, du hast ja vorhin gesagt, man muss immer den Timer 2 Minuten vorher einstellen, wenn man die ganze Sendung haben will. Das ist hier anders. Bei mir reicht es, wenn man 3 Stunden später einstellt. Dann kriegt man immer noch prima Material geliefert. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Yeah. könnt ihr alle mal raten, wer das war. Namens, hier ist der Sprechfunk. Macht euch auf einen Misslaunien-Moderator, Übellaunien-Moderator gefasst. Eure Aufgabenstellung wäre heute, meine Laune aufzubessern. Nee, weiter Herausforderung, die relativ leicht zu bewältigen ist unter der Telefonnummer 0331 für Potsdam 74 81 110. Da melde ich mich dann. Meine Misslaune hat ganz viele Gründe. Ich will nur auf drei hinweisen. DD ist krank, hat keine Kassette abgeliefert. Der halbautomatische Anrufbeantworter, das heißt die menschliche Seite des halbautomatischen Anrufbeantworters, ist krank. Wir hören heute keinen halbautomatischen Anrufbeantworter und das PJ Harvey-Konzert morgen findet nicht statt. Allein schon drei Gründe, eine Scheißlaune zu haben. Es gibt noch mehr, die euch zu erzählen, ich mich aber einen Dreck drum kümmern werde. Das hat Güte gesagt. Hey, das ist jetzt aber falsch, oder? Ist es doch richtig? Mann, Mann, Kinder, ich komme hier völlig, völlig durcheinander. Ach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ist richtig. Me, Jane. PJ Harvey. Herzlich willkommen beim Sprechfunk. 74 81 110 ist die Telefonnummer hier. Was muss ich sagen? Musikalisch wird es heute ein Gottesdienst. Ich werde nur PJ Harvey spielen. Für all die, die gerne hingegangen wären, ein müder Ersatz fürs Konzert. Für all die nicht, die hingegangen wären, eine Ohrfeige für den guten Geschmack. Hört euch die Musik an, verdammt nochmal. Was bessere Tipps nicht. Ich wurde, mein Kollege und Freund Ronny Galenz hat mich aufgefordert, eine Konzertankündigung zu schreiben für PJ Harvey oder zu produzieren. Aus Feigheit habe ich gekniffen, wenn ich was gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, wer in der Lage ist, die großartigen Qualitäten von Roy Black zu schätzen, der wird nicht umhin können, auch PJ Harvey zu lieben. Wenn Roy Black die helle Seite des Liebesmondes beschreibt, dann beschreibt PJ Harvey die unentdeckten dunklen Seiten des Leidens an der Liebe, der Qual, der Erniedrigung, des gegenseitigen Wehtuns. Und darum müsste man unbedingt, wer ein bisschen reifer im Kopf und ein bisschen verwirrt in seinen Gefühlen ist, zu PJ Harvey gehen. Ich habe die Ankündigung nicht gemacht, ich habe das aus Feigheit nicht gemacht und ich habe es aber auch, wie sich jetzt herausstellt, aus praktischen Gründen nicht gemacht, weil das Konzert morgen nicht stattfindet. Das Thema heute wird eher ein kontemplatives sein. Nach den Nachrichten werden wir miteinander telefonieren. Das Thema heute widmet sich einem der zentralen Orte, die man so in der Wohnung hat. Ein Ort, der zur Kommunikation einlädt, ein Ort, der zur Kontemplation einlädt, ein Ort der Sammlung und Besinnung, ein Ort der Zerstreuung, ein Ort nicht zuletzt der Körperreinigung, die Badewanne im Leben junger Menschen. Meine Frage an euch ist, welches Verhältnis habt ihr zur Badewanne? Was habt ihr in Badewannen schon erlebt? Welche Geistesblitze haben euch in Badewannen getroffen? Welche elektrischen Haushaltsgeräte sind euch schon aus Versehen in die Wanne gefallen und was ist dann passiert? All diese Fragen sollen heute erschöpfend erörtert werden. Alles klar? 74 81 110. Mein toller Name lautet Jürgen Kuttner. Der Name der folgenden Künstlerin lautet PJ Harvey und danach gibt's dann erstmal die Nachrichten. Fritz Kurz. Kurzinfo. Überprüfung. Das Bundesverfassungsgericht hat seine Verhandlung über das Asylrecht beendet. Thema war die sogenannte Drittstaatenregelung. Sie besagt, dass Menschen, die aus sicheren Staaten nach Deutschland einreisen, kein Recht auf Asyl haben. Ein Urteil wird im Frühjahr erwartet. Spekulationen. In Bonn verdichten sich die Gerüchte um einen Rücktritt von Wirtschaftsminister Rexroth. Er fühle sich in der FDP nicht mehr unterstützt, hieß es in Parteikreisen. Auch Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger denkt an einen Rücktritt. Massenprotest. In Frankreich demonstrierten 500.000 Menschen gegen die Kürzungspläne der Regierung im Sozialbereich. Der französische Premierminister Juppé bot den Gewerkschaften unterdessen Gespräche an. Im öffentlichen Dienst wird seit 12 Tagen gestreikt. Weltmeister. Die Deutschen trinken weltweit den meisten Alkohol. Statistisch kommt jeder Bundesbürger auf über 11 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Bis zu 6,5 Millionen Deutsche haben ernsthafte Probleme mit der Droge. Sport. Fußball. Im UEFA-Pokal spielten Bremen gegen Eindhoven 0:0. Nach der Niederlage in Eindhoven ist Bremen damit ausgeschieden. Wetter. Nachts Schneefall, Temperaturen zwischen -6 und -8 Grad. Tagsüber bewölkt, Höchsttemperatur zwischen -5 und -3 Grad. Verkehr. A10 im Bereich des Dreiecks Schwanebeck kann es wegen Bauarbeiten zu Behinderungen kommen. Nähert euch diesem Bereich vorsichtig an. Potsdam, wegen des Wasserrohrbruchs in der Puschkinallee kommt es zu gefährlicher Glättebildung. Fahrt bitte vorsichtig, es verkehrt immer noch ein Schienenversatzverkehr. Dann haben wir noch Berlin, Köpenick-Friedrichshagen. Im Kreuzungsbereich Dahlwitzer Landstraße, Schöneicher Straße kommt es wegen Wasserrohrbruchs zu Verkehrsbehinderungen. Bitte diesen Bereich weiträumig umfahren. Das war's. Gute Fahrt. Fritz präsentiert die 5. internationale German Tattoo Convention. Die Messe für Körperkunst. I love it. 85 Tattoo-Künstler aus 24 Ländern zeigen ihr Können. H.R. Giger, der Schöpfer von Alien und Species, stellt seine aktuellen Werke vor. Der Leopardman zeigt seinen zu 98% tätowierten Körper. Die 5. internationale German Tattoo Convention. Mit Livebands, Showartisten und Party. Vom 7. bis 10. Dezember von morgens bis nachts im Huxleys Berlin. Präsentiert von Fritz. Das waren eben die Nachrichten mit Thomas Prinzler. Schienenversatzverkehr. Jeder 5. hat Probleme mit Alkohol. Seven summers were out on that highway. Since you were. Da muss man schon die Notes hören, dass es da Gedillen war. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das Thema nochmal, ein Massenouting von Anrufern. Mein Mittelpunkt, mein Lebensmittelpunkt, die Badewanne. Wer dazu Beiträge zu liefern hat, kann hier anrufen. 0331 für Potsdam, 74 81 110. Tag, wer bist denn du? Christian. Oh, aber schnell. Ja, manchmal bin ich ein ziemlich flinker, hä? Na, erstens muss ich mal sagen, dass ich es sehr angenehm finde, dass du schlecht drauf bist. Also sagen wir mal, medienpolitisch finde ich das auch sehr angenehm, weil ich das ganz wichtig finde, dass in dieser überschwappenden, in dieser Flutwelle von guter Laune, die aus jedem Fernseher, aus jedem Radio entgegenschlägt, halte ich es für meinerseits für eine enorm wichtige radiopolitische Verantwortung, hier auch schlechte Laune zu haben. In meinem Fall ganz privat. Gut, da hast du Glück gehabt, hast ein bisschen gute Laune weniger, aber Radio macht ja immer noch genug her. In meinem Falle ganz privat und persönlich bedauere ich das sehr, weil ich hätte eigentlich lieber gute Laune. Ja, aber das wechselt ja immer. Bei mir? Nee. Ja, das wechselt stündlich. Ich habe auch mal schlechte Laune, mal schlecht. Ja, bei dir, sei glücklich. Im Moment bin ich glücklich, stimmt. Ja? Ich war immer noch in meinem Laden und trinke gerade einen Sekt. Ich glaube, nee, mir haben sie, glaube ich, irgendwie, ich habe so eine schlechte Laune-Tattoo wahrscheinlich irgendwie. Mir haben sie echt eingebrannt und geht nicht mehr weg. War denn schon dieses Tattoo-Dings da? Was wann? Ob das schon war? Nee, das ist doch erst irgendwann. Huxley, das kommt erst, ne? Ja, willst du wann? Willst du da hingehen? Hast du auch Tattoos? Nee, noch nicht. Ich träume immer von so einem Schmetterling so offen. Ja? Oder so. Ach, so à la Papillon oder so. Echt? Ja. Also ich habe nur einmal ein Motiv gesehen, was würdig wäre als Tattoo, meinen Körper zu zieren. Das warst du schon mal in Amerika? Nein, leider nicht. Ach, da haben die prima. Da gibt's so eine Firma, die stellt Zahnpasta, Backsoda und Waschpulver her. Und die heißt Arm & Hammer. Und das sieht total klasse aus. Also hat so einen leichten proletarischen Einschlag. Sieht ein bisschen aus nach Arbeiterbewegung. Und aber auch gleichzeitig ein bisschen nach Weißer Hai. Weil da ist nur so ein Arm, der hat einen Hammer in der Hand. Ist so ein schöner alter Kupferstich. Und das Schönste ist, hinten der Arm ist so abgerissen. Bild sieht klasse aus. Naja, ich weiß nicht. So was würde ich machen. Ansonsten bin ich ja eher ein Tattoo-Feind und finde total hässlich. Aber bei Frauen finde ich es ziemlich sexy, wenn du dann sowas entdeckst, so irgendwo. Hast du da schon mal echt Entdeckungen tätigen können? Nein, leider noch nicht. Ich war immer dunkel oder wie? Nein, ich war noch nicht die richtige Frau. Ach so, du suchst jetzt eine tattooisierte Frau? Nicht unbedingt. Nee. Und selber würdest du dir auch, sagen wir mal, an kniffligen Stellen ein Tattoo machen lassen wollen? Was sind denn knifflige Stellen? Knifflige Stellen sind die, wo man, wenn man hintritt, der Wut besonders wehtut. Aha, nee, ich glaube nicht. Ich habe mal ein Twen oder irgendwas, so ein ziemlich fieses Ding, Fotosession gesehen, wie man ein Piercing durch den Schwanz hat. Ach Gott. Ziemlich eklig. Und also egal wo, eklig bis zum Jed nicht mehr. Findest du nicht auch? Naja, aber eigentlich wolltest du ja auf die Badewanne zu sprechen. Ich glaube, ich bin ein total Konservativer. Naja, das werden wir sofort. Stell dir vor, sitzt an der Badewanne, kiekst an dir runter und siehst im Grunde eine Altmetallhandlung da unten. Mein Problem ist, ich habe noch nie eine Badewanne gehabt. Echt nicht? Ja, ich bin 33 und habe noch nie eine Wohnung mit Badewanne. Noch nie? Ey, das gibt doch aber auch, ihr habt doch so praktische Erfindungen wie so eine Küchenbadewanne. Kennst du das? Die man so unten unter der Spüle vorzieht. Naja, ich habe meine Spüle. Du musst dir so eine Küchenbadewanne. Nein, ich habe meine Spüle, da muss ich meinen Körper reinmachen morgens. Und wenn der Ofen noch nicht heiß ist, ist es besonders unangenehm. Du musst dich aus der Spüle waschen? Ja, genau. Das. In der du auch die Bratpfannen und die Teelöffel reinigst? Ja, genau, die. Also dein Körper, gewissermaßen in einer Galerie, immer zwischen dem schmutzigen Abwasch? Genau diese. Ja, aber du bist ja noch alleine, ne? Ja. So dass es jetzt fraulicherseits nicht zu einer Verwechslung mit zwischen dir und so einem ollen, widerlichen, ekligen Kochlöffel kommen könnte. Ja, das habe ich bisher zum Glück vermeiden können. Dass Verwechslung entstanden oder dass eine Frau in deiner Wohnung war? Nee, Frauen waren schon da und die haben sich komischerweise auch daran gewöhnt, dass da keine Badewanne da war. Dass sie dich jeden Morgen waschen mussten. Ja, genau. Und ja? Das ist gerade im Winter, das ist schrecklich. Ja. Nee, aber was ich sagen wollte, mein Aber ein bisschen Priel ins Wasser, da bleibt die Haut gesund. Wenn man der Werbung trauen kann. Weil Miss Tilly wieder, ne? Oder wie? Ja, Miss Tilly. Ja, irgendwie sowas in der Art. Ja. Nee, aber was ich sagen wollte ist, mein Traum ist ja, irgendwann mal eine Wohnung zu haben mit Badewanne, ne? Super. Dann will ich nämlich eine Fete machen. Ja. Und jeder muss mir ein Quietscheentchen schenken. Ach so. Und alles, was zur Badewanne dazugehört. Aufziehbare Krokodile und all so ein Kram. Ne? Ich träume ja immer richtig so von Badewannen, also Badezimmerpartys. Dazu bräuchte man bloß eigentlich, glaube ich, ein großes Badezimmer. Und dass man das alles mit Sand ausstreut und so eine Kübelpalme hin. Ja, so weit bin ich ja noch gar nicht. Und das Wasser blau färbt mit Badesalz. Ich wäre ja schon froh, wenn ich eine Badewanne hätte. Ah ja. Also der Sand, der kommt später. Stimmt. Also erstmal möchte ich so alles Mögliche an Viechern haben. Und sag mal, wie alt warst du? Rein. Hast du denn wenigstens schon irgendwann mal das Vergnügen gehabt, in der Badewanne zu sitzen? So, das Tolle ist, ich kann ja immer Leute besuchen, ne, die dann entweder eine Dusche oder eine Badewanne haben. Und, was besuchst du da? Eher Frauen oder eher Männer? Ich kenne mehr Frauen. Ach ja, ehrlich? Ja. Wieso denn? Was hast du denn für einen Laden? Hast du so einen Damenschlüpferladen? Nee, mit meinen Kunden hat es wenig zu tun. Ah ja. Ich habe eher so einen Schmuckladen. Also ich schmiede. Nein. Ich bin Goldschmiede. Ach, du bist ein Goldschmied? Ja. Ach, machst du da auch so Zahnersatz? Nee. Weniger. Nur so Ringe und so? Ja, aber auch ja alles, was so im Schmuckbereich anfängt. Ne? Also, es gibt auch die skurrilsten Wünsche, zum Beispiel Cockringe mit Brillanten und all so ein Kram. Was für Ringe? Cockringe. Was sind denn Cockringe? Das sind die Ringe, die meistens Schwule, damit sie immer einen Ständer behalten, glaube ich, hinter die Eier klemmen. Ach Gott, na, das stelle ich mir aber auch nicht schön vor. Abgeklemmt, wenn das... Ach, nee. Und... Ach, ich leide ja schon unter zu einem engen Schlüpfer zum Beispiel. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man dann da noch so rumknebelt. Ja, da ist richtig geknebelt und dann hält es länger und... Ach Gott, echt? Ja. Und wenn man dann endlich mal zum Höhepunkt kommen will, dann öffnet man diesen Ring und dann... Ah. Ist es soweit. Und wenn man das vergisst, dann fällt er irgendwie ab nächsten Morgen, ne? Wahrscheinlich. Mann. Ach, was das alles gibt. Gerade im Sexuellen. Ja. Aber Piercing mache ich nicht. Ist mir zu eklig. Ach, aber da kam auch schon... Ach, das, im Grunde könntest du das auch machen, Piercing? Im Grunde genommen schon, aber... Darf denn das eigentlich jeder machen? Dass man da einfach hier ein bisschen Feuerzeug Benzin und macht seine Augen zu, tut nie weh und dann zack, zieht man da mit einer Nadel den Ring drin? Na, wo denn? An der Brustwarze? Na, wo du willst. Wo der Kunde will. Ich würde ja nicht wollen. Also ich habe schon Nasenstecker gemacht. Das ist ziemlich eklig, weil die Leute dann immer ausprobieren müssen. Also der Nasenstecker mal reingedreht, dann wird er wieder rausgedreht. Und dann haben die Nasenbluten, wenn der Stecker draußen ist. Und dann diesen Stecker in die Hand zum Richten. Dann hängt der halbe Popel dran. Ah. Ach Gott, na, da kann ich mir aber echt eine gemütlichere Variante von Nasenbluten vorstellen. Ja, darum mache ich die auch nicht so gerne. Nein, echt. Und da sitzt du so, dann hast du dann, da braucht man ja keinen so großen Laden, oder, als Goldschmied? Es kommt drauf an. Also ist ja nicht so, dass du da das Gold irgendwie die Wand hochstapeln müsstest. So eine Schneiderei, da braucht man ja doch mehr Material. Was braucht man? Mehr Material. Bei was? Bei einer Schneiderei zum Beispiel. Also Stoffballen, traritrara. Aber mit so einem Barren, wie lange hält denn so ein... Barren hier, ne? Hast du? Nein. Na, aber ihn musst du doch haben. Na, das sind so kleine Körner, sind das, ne? Ah ja, und... Schmeißt man dann durcheinander, mischt die und schmelzt die und dann hämmert man irgendwann und... Ach, mischt die? Was mischst du denn da mal noch drin? So Zinn und so? Oder Kupfer? Nein, Silber und Kupfer. Silber und Kupfer. Ja? Das bringt mich ganz durcheinander. Auf meinen Job wollte ich gar nicht zu sprechen kommen. Na, das ist doch aber interessant. Du kennst aber die Archimedes-Geschichte, wa? Warum der nackt durch Athen Syrakus gesprungen ist und immer Heureka, Heureka gerufen hat. Nee. Kennst du nicht? Ey, das ist aber eine Goldschmiedeaufgabe. Mann, wo ihm der König von Syrakus eine Krone gegeben hatte und Archimedes sollte rauskriegen, ob das nur echtes Gold ist oder ob das nicht echtes Gold ist oder ob das verpanscht ist. Ja, nee, und was war denn? Nee, er hat dann überlegt, also im Grunde hätte er das, wiegen kann er so, weiß er, wie schwer das ist? Er durfte sie aber nicht zerstören. Und schmelzen, also ja, und das Volumen berechnen, ne? Ja. Und dann hat man die Dichte raus und dann weiß man, ob es richtig Gold ist oder nicht. Und nur aber berechne mal das Volumen von so einer Krone. Und da hat er da gesessen und gegrübelt und gegrübelt. Und jetzt sind wir beim Thema, wo ist ihm die Erleuchtung gekommen? Er hat sich reingesetzt, nicht nur in der Badewanne, sondern Badewanne, auch durch die Badewanne. Er hat sich reingesetzt und hat festgestellt, dass das Wasser ja dann hochgeht und dass er genau volumenmäßig so viel verdrängt wie sein Körper. Und dann hat er die Krone ins Wasser gelegt, hat das Volumen rausgekriegt, also hat die Idee gehabt in der Badewanne, das schwappte über und er sprang raus und lief nackt durch die Straßen und rief Heureka, Heureka, Heureka. Siehst du, ich krieg mal meine. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, war? Man steht ab und an mal schon vom Max-Planck-Institut und wartet, dass ein beknackter Wissenschaftler rauskommt. Aber passiert kaum noch. Die baden eben nicht mehr heute. Ja, ich hab noch keine. Ey, da habe ich aber den Dreh gekriegt. Vom Goldschmied auf die Badewanne, oder? Ey, das ist die hohe Schule der Moderation. Ja, und auch noch über die Goldschmiede, meine Güte. Über die Goldschmiedekunst, richtig. Mit schlechten Laune, so ein Mist. Ja, scheiße. Ich meine, das bringt jetzt ja nichts. Aber ich fände total schön, wenn jetzt irgendwie ein paar Radiozuhörer aufstehen würden und einen rauschenden Applaus von sich heben. Einfach mal Beifall klatschen, weil sowas Schönes hört man ganz, ganz selten im Radio. Ja. Das wirst du zugeben müssen, oder? Wen meinst du denn jetzt? Meinst du jetzt dich oder mich? Ich meine mich jetzt. Ach, dich meinst du? Naja, du warst ein guter Anlass und so, ist schon okay. Ey, will ich jetzt auch nicht herabwürdigen. Aber du musst doch zugeben, dass das wirklich eine großartige assoziative Leistung war. Von der Goldschmiedekunst über das antike Syrakus hin zur Badewanne zum eigentlichen Thema heute zu kommen. Ja, das ist Training, ne? Das ist nicht Training. Ach, doch. Das ist mir zugefallen. Ja. Ich bin ein Sonntagskind. Kriegst du die Ideen im Schlaf oder... Mach ich jetzt so einen schlaffen, müden, verpennten Eindruck? Das ist mir eben eingefallen. Ist das nicht toll? Ja, vorhin war es noch ein bisschen verpennter. Jetzt bist du leider und da habe ich kaum noch Chancen, gegenzusteuern. Nein, das gibt gleich so einen Adrenalinschub bei mir. Ich bin jetzt so weit von stolz, echt. Na, siehst du, ich habe noch nicht gegessen. Ey, wenn du mich sehen könntest, ein Zaunkönig sitzt hier hinterm Mikrofon. Also richtig aufgeplustert, ja? Richtig aufgeplustert, richtig der, volle Pulle. Wie war das mit dem Zaunkönig, der mit dem Adler um die Wette so in den Himmel gestiegen ist? Ach, kenne ich nicht. Nee, kennst du nicht? Nee, und dann hat der Adler auf ihn geschissen, nehme ich mal. Nein, der Zaunkönig hat gewonnen. Und doch, ah! Ja, und darum super. Ist der Zaunkönig geworden, weil er hat so viel Schiss vor dem Adler gehabt, dass er sich laufend jetzt in Büschen verstecken muss. Der Zaunkönig? Der Zaunkönig hat gewonnen, ja. Und der Adler versteckt sich jetzt in den Büschen? Nein, der Adler ist hinter dem Zaunkönig her. Ach, aus Wut? Ja, aus Wut. Ach, weil so ein Gewalttäter ist, der Adler. Ja, genau. Der ja, mit so einem habe ich... Der Zaunkönig höher steigen konnte in die Lüfte als dieser blöde Adler. Ah ja, mit so einem Volk habe ich es auch immer wieder zu tun, ja. Die mir das neiden. Was? Gut, Faden verloren. Ja, sag mal, hast du denn, was trägst du so an Gold an dir rum? Außer Zähne, hast du Goldzähne zum Beispiel? Ja, ich habe leider Goldzähne. Was heißt denn leider? Ist doch beneidenswert. Ich meine, sieht natürlich ein bisschen affig aus, wenn man Mund aufmacht. Nee, aber die liegen leider gegenüber. Und was heißt denn gegenüber? Dir gegenüber im Glas und lächel dich an? Dir gegenüber und beißen leider aufeinander. Und das ist leider nicht so der Hit. Wieso? Weil Gold so weich ist und da verformen die sich immer. Da zerknetest du immer deine Zähne. Nein, wenn ich so morgens mal Müsli esse, dann wollen die Zähne nicht so zubeißen, wie ich gern möchte. Und das tut einfach weh. Scheiße. Warum ditte? Nur weil die nicht fachgerecht auf der Wurzel befestigt sind oder auf dem Zahnstamm. Du hast ja fast. Das liegt ja aber nicht am Gold. Ne, es liegt leider nicht am Gold. Nee. Es liegt leider am Zahnarzt. Und da das ja betet Gold und ist ja auch kein Bimetall, sodass jetzt, sagen wir mal, auch elektrische Störungen nicht in Betracht kommen. Ja, ich habe noch so ein paar Amalgamblumpen. Ah ja, ach, da entsteht natürlich ein Bimetall. Ja, und aufgrund der Spannung. Super. Und wenn du da jetzt so eine kleine Siliziumdiode einbaust, dann hast du Radio im Kopf, wenn du Glück hast. Oh Gott, dann müsste ich dich ja im Schlaf ertragen. Ah, ich weiß nicht, dann hörst du immer den leistungsstärksten Sender. Da kannst du natürlich volle Pulle Pech haben, wa? Nee, mein Problem ist immer, ich höre dich ja immer nur, wenn ich lange arbeiten muss. Ach, nur dann? Ja, oh, dann wünsche ich dir aber viel, viel Arbeit. Jetzt vor Weihnachten ist ja mehr. Aber da kann man doch keine ruhige Hand behalten, oder? Da entsteht doch sofort ein Krampf am Griffel. Nö, das ist alles Trainingssache. Wie bei dir mit dem Sprechen. Machst du auch noch so richtig klasse, so Eheringe, wo du immer gegenüberliegend die Namen drin schreiben musst? Ja, völlig geil. Und ich mache Trauringberatungen sind das Beste, was überhaupt so passiert. Ja. Was brätst du die da? Kickst du dir die an und sagst, ach, wenn die so eine Brille tragen, wo die Henkel unten angebracht sind, dann wollen die bestimmt einen völlig abgedrehten, seltsamen Schwachsinn in den Ring. Nee, viel schwieriger ist, du hast Männlein und Weiblein übersitzen und beide haben unterschiedliche Vorstellungen von Schmuck. Ach. Und Männlein hat meistens nie einen Ring getragen. Nee, die sind eher so klassikerorientiert. Wäre gut, wenn es aussieht wie eine Unterlegscheibe. Nicht nur, weil ich versuche was zu vermitteln, was einfach ein bisschen anders ist. Ja. Und das, also ich versuche meine Meinung unter den Hut zu kriegen, versuche die Meinung der Frau und die Meinung des Typen unter den Hut zu kriegen. Oh, drei Meinungen. Drei Meinungen. Ist ja wie beim Skat, war 18-20 Passer. Genau. Ja. Aber bisher hat es funktioniert. Ja? Ja. Und kamen noch nicht Beschwerden? Nö. Und muss man da nicht immer mal so alle halbe Jahre umlöten? Wir leben ja auch in einer extrem schnelllebigen Zeit, sodass sich, sagen wir, auch das Trauring-Design schnell ändert. Und die dann mal so, mal so, mal so. Nee, weil du kannst ein Trauring-Design machen, was ziemlich klassisch ist, aber trotzdem modern. Ja. Das Problem ist nur, mit der Zeitlebigkeit, Quatsch, mit der Schnelllebigkeit, wenn die Leute zu schnell fett werden. Weil dann musst du bestimmte Ringe ändern, die sich schwer ändern lassen. Ach so, dann und, musst du so Ringe erweitern? Ja, das ist natürlich immer ein Problem, ne, so bei bestimmten Modellen. Und das nur am lebenden Körper wahrscheinlich, wa? Weil der ja inzwischen fett geworden ist und den Ring schon gar nicht mehr runterkriegt. Na, dann muss man ihn absägen. Oh, na, das stelle ich mir auch schön vor. Ja, ehrlich? So bei so einer alten Oma, ne? Also, die den Trauring schon so seit 20, 25 Jahren trägt. Ja. Und der so ziemlich ins Fleisch eingewachsen ist, da schiebst du also mit möglichst viel Gefühl das Sägeblatt durch den Ring und versuchst das offene Fleisch nicht zu berühren. Oh. Und sägst nach außen und versuchst ihn aufzubiegen. Ach, und jetzt noch eine Gruselgeschichte. Oh. Ja, ja. Es gibt richtig, richtig Fleischwunden, richtig eingewachsene Ringe. Ach, ehrlich? Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, oh, oh, oh. Hier hält zwar nicht mehr, aber der Ring hält am Finger. Und kommen da so öfter so Ringopfer? Zum Glück nicht. Ist nämlich ziemlich eklig. Und hier bei den Ringen, die du, sagen wir mal, so 20 Zentimeter unterm Bauchnabel befestigst, hast du da auch schon mal so Probleme gehabt, dass du das aufsägen müsstest? Also, die habe ich noch nicht befestigt. Ich habe zwar schon Angebote gekriegt, aber da ich leider nicht schwul bin. Ah ja. Na, wobei, du bist ja da sachlich, also da spielt ja, sagen wir mal, deine sexuelle Ausrichtung spielt ja als für den Kunden, wenn du jetzt der Dienstleister bist, eher keine Rolle. Ja, bloß wenn ich zum Beispiel so einen Cockring anpassen soll, ja, und der immer höher schraubt, also erstens soll es aus Gold sein, ja, dann soll es mit Brillanten besetzt sein. Ach ja? Ja, nur damit ich das anpasse. Da passe ich natürlich, ne? Ja, ja, ja. Weil ich habe nun keine Lust, an seinem Schniedel rumzuspielen und das Ding anzupassen. Ja, und nachher hat der auch ja keine Badewanne. Das stimmt. Ja. Oh, die Badewanne. Ich komme jetzt nach Hause, es ist arschkalt. Und das ohne Badewanne. Arschkalt, hast du schön gesagt. Ja. Ja, da ist in der Kälte ist die Badewanne sowieso irgendwie ein guter Ort. Was treibt dich denn so in die Badewanne als Motiv? Immer die Kälte, das ist klar? Ja, einmal die Kälte. Und wahrscheinlich der Reinlichkeitsdrang? Und da ich keine Badewanne habe. Dann wieder mal die Monika besuchen? Ja, meistens die Erotik, stimmt. Echt? Ja, ja, ja, ja, ja, genau. Weil meistens die Frauen, die ich kennenlerne, eine Badewanne haben, ne? Ja. Und dann hangelst du dich so von Wanne zu Wanne? Nein, nicht ganz so. Hast du jetzt Angst, dass sie zuhören, oder wie? Was? Hast du jetzt Angst, dass sie zuhören? Nö. Nee. Aber du bist eher so ein eingefleischter Single. So schnell change ich auch nicht, ne? Also ja. Die Frauen und die Badewanne. Aber jetzt ist ja noch keine Frau untergekommen, die eine so überzeugende Badewanne gehabt hätte, dass du bereit wärst, da einzuziehen. Doch, bei ihr? Ich hab da schon völlig nette Frauen kennengelernt. Ja, das glaube ich gerne, aber... Nee, nix aber. Na, warte, aber. Badewannenfeeling war absolut geil. Ja. Das hat da rein menschlich nicht ganz funktioniert. Ach so, also nur wannentechnisch war das ja, dann nur daraus. Wannentechnisch. Mhm. Also aber du hast doch... Wenn du dann dahin kommst und eine heiße Badewanne ist bereitet, mit irgendwelchen Ölessenzen, Ölen und ja, so. Ach, dass der Christian gut riecht, wenn er aus der Wanne kommt. Genau, genau, ja, genau. Einfach super geil. Ja, aber und dann? Jetzt kommst du wohl duftend aus der Wanne raus, schon völlig bekleidet oder noch im Bademantel oder bloß locker so ein Tuch um die Hüfte geworfen? Also, völlig unbekleidet. Wenn ich in der Badewanne lande, dann ist es schon so weit, dass ich auch unbekleidet bin. Ja, in der Wanne schon. Nee, auch außerhalb der Wanne. Dann auch außerhalb der, ach so. Ja, bevor ich mich der Badewanne näher, da muss ich schon ein bisschen Gefühl für die Frau haben. Trotzdem, dein Hauptinteresse eigentlich der Wanne galt und menschlich nicht so unproblematisch war. Nee, erst menschlich und wenn dann die Badewanne vorhanden war, sehr positiv. Also erstmal achtest du auf menschlich. Das ist ein gegenseitiges Feedback. Ja. Ja. Ja. Erst ist die Frau wichtig. Mhm, ich weiß ja noch nicht, ob sie eine Badewanne hat. Ach so. Dann kommt die Badewanne. Ach, das stocherst du völlig im Dunkeln, ja? Ja, das ist echt schrecklich. Ja, Mensch, da gibt's aber irgendwie so Badewannen-Single-Partys, gibt's noch nicht, wa? Da würdest du dann wahrscheinlich hingehen. Nee, hätte ich auch keinen Bock drauf. Also wenn, dann mit einer Person. Mhm. Oder halt zu meiner Eröffnung, wenn ich meine Wohnung mit Badewanne habe. Ne? Also ja, da könnte ich mir auch so eine richtig Badewannenfete vorstellen. Wie würdest du dir denn da, was für eine Badewanne würdest du dann gerne haben wollen? Hast du da eine Vorstellung? Gibt ja so Eckbadewannen? Ja, so von der Länge her müsste ich drin liegen können. Ja. Wie lang bist denn du? Bist du eher groß, so ein Wasserverschwender? 1,82. Oh ja, na da brauchst du ja mehr Wasser als ein normaler Mensch, wie Icke. Ich weiß nicht, ob du in Kreuzberg das Bärwaldbad kennst. Nee. Das ist ein öffentliches Bad. Mm-hmm. Da kannst du so als normaler Mensch hingehen, dir eine Karte ziehen und kannst in die Badewanne starten. Ja. Und diese Badewanne hat ungefähr eine Höhe, also wenn du sitzt, geht dir das Wasser so bis zum Hals. Ach. Du, das ist völlig geil. wo gibt's denn solche Badewannen in irgendwelchen Wohnungen, wo du drin sitzen kannst und stimmt, das Wasser geht dir bis zum Hals? Ja. Also entweder musst du dich immer reinknautschen, dann geht's dir... Also wenn du sitzt, geht's dir gerade so bis zur Brust. Ja. Wenn du Glück hast, sitzt noch eine zweite Person drin, dann geht's dir so so halb über die Brust. Ja. Aber bis zum Hals nicht. Und sowas wäre der Hit. Mensch, was kostet der Eintritt? 3,50 Mark, glaube ich. Und Badesalz muss man sich selber so mitbringen. Das muss man selber mitbringen. Mhm. Hast du da, bevorzugst du da was? Oder das überlässt du alle den Frauen, was die darin tun? Nee, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Irgendwelche aphrodisierenden Öle. Ja, ja, Ilang-Ilang-Öl, habe ich mir sagen lassen. Ilang-Ilang-Öl? Ja, ja, ja. Ach, wo gibt's denn das da? In irgendwelchen einschlägigen Ökoläden. Ach, ein bisschen, ich meine, ich mache vielleicht nicht den Eindruck, aber ein bisschen aphrodisieren könnte mir vielleicht auch nicht schlecht tun. Aha, hat es mit deinem Frust zu tun? Das war jetzt selbstkritisch. erhöht es deutlich die Ausstrahlung Ilang-Ilang-Öl? Ilang-Ilang. Ilang-Ilang? Ja, ja, irgendwie. Mhm. Wo gab's denn nochmal? In irgendwelchen ätherischen Ölläden halt. Ach so. Keine Ahnung, wo es ist. Ilang-Ilang, muss ich mir merken, aber nicht, dass sie mir Lampenöl andrehen. Ja, da solltest du aufpassen. Aber das riecht man, das soll auch schon vom Geruch, wenn du das auf den Ofen packst mit so einer Schale. Da wirst du gleich kirre. Soll das erotisierend sein. Hatte ich das auch erotisiert schon? Hast du das gemerkt? Ist immer die Frage, ob es der Kopf ist, aufgrund des Wissens, ne? Also, dass das erotisierend sein soll. Ach, du gehst gleich hin und sagst, aha, aha, das soll wohl erotisieren, das Öl. Und dann zack, erotisiert es sich auch? Was? Dann erotisiert es sich auch? Ach ja, doch, ein bisschen schon. Ach, kick mal. Gerüche sind etwas angenehmes. Alles klar, da setzt dann so eine Überlegungskette bei dir ein, wa? Ach, die Frau, die macht jetzt da Erotisierungsöl drin, die will mich wohl volle Pulle erotisieren, weil sie selber vielleicht schon halbwegs erotisiert ist. Nee, erotisiert dich der Gedanke, dass sie schon erotisiert ist. Nee, wenn es so bewusst ist, dann ist es scheiße. Ah. Nee. Ach, da bist du dann eher treiben lassen. Ja, treiben lassen, genau. Das muss einfach so aus dem Bauch kommen. Ja. Also nicht so kopfmäßig da irgendwelches Öl in irgendwelches Feuer schütten und dann meinen, jetzt geht's ab. Aber hast du auch manchmal schon gedacht, ja sag mal, will die mich hier beruhigen oder was? Bloß weil die, sagen wir, vielleicht Fichtennadelzeug drin gemacht hat, wo dran steht, beruhigt und entspannt? Nee, so viel Ahnung habe ich nicht davon. Ach so. Ich bin auch ganz froh, das muss nicht so kopfmäßig werden. Ja, naja, also könnte ja sein, dass er gut ist und zur Stimmung passt, dann... Hätte ja sein können, dass sie aufgefallen ist. Sag mal, will die mich zum Einschlafen bringen? So, am Geruch. Hoffe ich nicht. Ja, hoffe ich für dich auch nicht, aber hätte ja sein, könnte ja vorkommen können. Ist aber noch nicht, ne? Nee, ist noch nicht vorgekommen. Gut. Christian, dann danke ich dir sehr für deinen erhellenden Anruf. Ja, ich danke dir sehr, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich habe mir auch größte Mühe gegeben, dass du durchkommst. Ja, das war das erste Mal, ja, war echt nett. Schön, ja, das freut mich ja auch. Goldschmied, Mensch, ich muss, weil ich denke ja immer, man muss ja auch immer, da kann man ja, die Sendung ist ja für mich auch immer die Möglichkeit, so praktische Fragestellungen loszuwerden. Da fällt mir jetzt... Werden mal los. Fällt mir ja nicht ein. Gold ist ja nicht mehr so teuer wie früher, wa? Steigt gerade wieder. Steigt? Ach, kriegst du auch immer auf den Feinunzenpreis in der Zeitung? Nee, weil ich verarbeite alle Metalle. Also ich habe da nicht so eine Berührung. Ah, ja. Du kannst also bei mir auch was für Zinn kriegen oder in Messing oder in Eisen oder... Ja. Gut. Ja. Ich danke dir sehr für den Anruf. Ich dir auch. Ja, tschüss. Schönen Abend. Ja, löte schön weiter. Tschüss. So, wen haben wir denn da? Ich? Ja, ich. Arvid, hi. Na, denkst du, ich? Arvid. Hi, Arvid. Genau das. Ja, und zwar... Na, du bist ja aber auch gut drauf. Ich habe keine Chance mit dem, du da so lange und so. Das war ja richtig nett. Na, der war doch interessant, oder? War er auch. Ja? Bis auf, dass du, glaube ich, einen Denkfehler hattest mit deinem Badewasser. Weil, wenn du Lütter bist als ich, dann brauchst du mehr Wasser als ich. Überhaupt ja nicht. Ja, doch natürlich. Dann ist die Wanne kürzer... Dann bin ich, musste dich mir auch noch vorstellen, schmal, flachbrüstig und schmalhüftig, sodass, sagen wir mal, eine kurze Wanne, 15 cm mit Wasser gefüllt, völlig ausreicht, um meinen Körper überall total zu benetzen. Wir gehen ja von der gleichen Wanne aus. Von der gleichen Wanne und in der einen liegst du, in der anderen lieg ich und da brauchst du mehr Wasser. Nee, wir gehen ja nicht von der gleichen Wanne aus. Wir gehen davon aus, wie sieht die Wanne aus, die mich körperfüllend mit Wasser umschmeicheln kann? Na gut. Und wie sieht die Wanne aus, die dich Körper... Und bei dir ist klar, die muss erstens 2 Meter lang sein und 1,5 Meter tief, dass auch, sagen wir mal, die höchste Erhebung deines Körpers, wenn du liegst, mit Wasser bedeckt ist. Und da brauchst du dann viel mehr Wasser. Wenn man ja eine Wohnung nicht nach der Badewanne aussucht, sondern... Aber es gibt ja Menschen, die reichen, sie richten sich ihre Badezimmer selber noch ein und kaufen sich eine neue Badewanne. Ja, das soll es geben, ja. Ja, siehst du, und selbst bei einer gleich großen Wanne müsstest du das Wasser, auch wenn du dann vielleicht bloß hockst, viel höher machen als Icke. Das muss ich noch nochmal überlegen. Ich weiß ich nicht. Ich muss das auch nochmal überlegen, stelle ich gerade fest. Andererseits verdrängst du ja auch mehr Wasser. Auf alle Fälle hat das Thema so schön gepasst, weil ich gerade mit der, wie man vielleicht am Plätschern hört, mit der Freundin in der Badewanne liege. Oh. Und wir uns hier gekugelt haben, das ausgerechnet, und wir haben so schön Kuttner gehört, schön abgemacht. Ist das schön, junge Menschen kugeln durch Badewannen in meiner Sendung. Genau, genau. Und da haben wir gesagt, das ist die Gelegenheit mal anzurufen, was unsere Art ist. Aber das ist nicht für uns gemacht, weil normalerweise sind wir dienstags nicht da und können das immer nur im Auto hören. Und jetzt liegen wir heute in der Badewanne. Und im Auto voll bekleidet aber. Im Auto eher voll bekleidet. Und jetzt seid ihr aber total nackt, Bede? Eher, ja, doch, doch. Oder wie war das du? Menschen unterschiedlichen Geschlechts völlig nackt in der Badewanne. Ja, ja, weitgehend unterschiedlichen Geschlechts. Ja, das ist schön. das kann ja noch ein netter Abend werden bei euch, oder? Ja, das wollen wir hoffen, ja. Das sieht fast so aus. Ja? Hm? Und habt ihr auch denn so aphrodisierende Öle jetzt in der Wanne? Ja, haben wir drin. Ich weiß zwar nicht, im Moment merke ich noch nichts von aphrodisierend, weil wir beide sehr heiß baden. Wir sind bei 46 Grad hier eingestiegen und... Ach, ihr habt da so ein digitales Thermometer dran? Ne? Ich digital analog, Mensch. Ah, ja. Und im Moment ist das nicht sehr aphrodisierend, sondern das ist eher angenehm riechend. Lavendel haben wir heute mal genommen. Lavendel beruhigt doch, da schläfst du doch ein. Ja, das wollen wir hinterher. Ach, mach das raus, das Zeug. Nee, du musst was, wo du so einen Kick, die Spannung kriegst. Was denn? Wie heißt das? Ah, halt schon wieder vergessen. was der Inder in die Lampe tut. Ach, der Vorhörer. Ja. Ich höre hier gerade, wie heißt das? Ilang höre ich. Ilang. Ach, jetzt zieh mir mal doch schnell deine Freundin. Ja, mach ich gleich. Ja, mal kurz. Ja, ich wünsch dann was. Ja, die feuchte Freundin vom Arvid. Wie heißt denn du? Jürgen. Hallo, wie heißt... Das ist ein Ding. Wie? Moment, ich höre dich ganz schlecht. Ich glaube, wir müssen irgendwie die Badewannentür zumachen, sonst ist das irgendwie ganz... Ach, ihr badet bei offener Tür? Ja, sonst, also wie gesagt, bei 46 Grad. Ist euch zu warm, ja? Muss dann wenigstens irgendwie von außerhalb ein bisschen... Kinder, ihr habt ja echt eine Macke, vielleicht macht das Wasser einfach ein bisschen kälter. Nee, das ist schon in Ordnung so eigentlich. Also das finde ich doch sehr, also mittlerweile habe ich mich sehr dran gewöhnt. Anfangs war es etwas krasser, weil er ist da mit eingestiegen, aber jetzt finde ich es eigentlich auch eher angenehm. Wieso waren das krasser, als er eingestiegen ist? Bitte? Wieso wurden das schlagartig krasser, als er eingestiegen ist? Nein, ich sagte, er hat damit, also beziehungsweise er ist derjenige welche, der immer so heiß gebadet hat. Und ach so. Ist da eigentlich auf den Geschmack gekommen. Und du bist ja jetzt Angelernte für extrem heiß baden. Richtig, ja. Sag mal, aber danach taumelt man doch nahezu bewusstlos durch die Wohnung, oder? Wenn man so heiß badet. Das ist eigentlich auch eine Gewöhnungssache. Also mittlerweile ist es zwar gut, wenn du hinterher gleich mit kalt duschen und tralala, dann geht's eigentlich. Ach, macht ihr mit kalt duschen? Im Großen und Ganzen ist es echt irre eigentlich. Macht ihr mit kalt duschen so, ja? Ja, also er weiß schon, warum er nicht macht. Ja, ja. Macht er hier nicht mit. Ist klar. Nee, das packt er dann doch. Nee, das hat ja auch extrem fiese Nebeneffekte, gerade beim Mann. Hat das, ja. So kaltes Wasser, ja. Ach, das sieht doch total affig, lächerlich aus. Ja, du, das kann manchmal doch etwas ins Peinliche übergehen. Denke ich auch. Da denkt man doch, ach, weg, lieber mit einer Badehose in die Wanne gestiegen. Sozusagen, nein, und er verzieht sich dann immer ganz fluchtartig, wenn es dann ins Kalte geht. Ist das ein raffinierter. Sag mal, woher kennst du Ilingilingöl? Durch diese ganzen Esoterik-Kram und so ein bisschen Spinnrad interessiert, falls dir das irgendwas sagt. Was? Nochmal Spinnrad, was? Ja, das Hobbitek-mäßig, das müsstest du eigentlich irgendwie auch mal so gehört haben, durch diesen Jean Pütz, der sich da so ein bisschen... Der sieht ja auch mal lustig aus, wa? Wenn der sich sein Bart zwirbelt. Ja. Und durch den bin ich da irgendwie mal drauf gekommen und der macht da auch so viel und selbstgemachte Badeöle und Creme und Kram und naja, auf jeden Fall durch den bin Creme ich... Creme am Mund. Sag mal, hast du denn auch schon so Ilingilingöl ausprobiert? Nee, also badetechnisch irgendwie noch nicht, weil ich da weiß ich nicht, also da stehe ich schon mehr so auf diesen Lavendel und Rosmarinkram. Ja. Also weil ich eigentlich auch eher der Meinung bin, obwohl ich habe es nicht ausprobiert, dass diese Aphrodisiak-Kram da glaube ich wirklich über den Kopf da viel auch geht. Ja? Über die viel halt. Aber du hast das schon beobachtet. Also hast schon mal, sagen wir mal, so ein Öl in die Lampe getan und dann erwartet, dass der Kerl anfängt, mit den Augen zu rollen und schwer zu atmen. Nee, eben nicht. Deswegen sage ich ja. Also ich denke einfach, dass es ein Kopfding ist. Ich habe es noch nicht bewusst eingesetzt. Also weiß ich nicht. Ach so. Schon, also von dem Lavendel oder so sagt man ja auch, dass, wie du sagst, einpennen und schlafen, ja, aber ja, eigentlich auch nicht. Also nee, er ist noch ganz munter dir gegenüber? Ja, doch, irgendwie schon. Ja, na, der sitzt ja auch direkt. Temperatur 29 Grad, ist, 39. Also ist wirklich an sich, ach, wirklich richtig ausgehen, Ausgehwasser. Ja. Gib mir ihn schnell nochmal, bloß wegen, ja, der Temperatur nochmal. Ja, alles klar. Ja, danke erstmal. Was? Schon körperliche Veränderungen an dir bemerkt, nachdem die, ach, nach diesem Temperatursturz? Ah, Sturz kann ich dir sagen, ja. Ich lasse jetzt gleich, aber das geht während des Telefonierens nicht. Ich lasse gleich mal heißes Wasser nach, weil wir sind erst eine Stunde drin oder eine Dreiviertel oder so. Echt? Ehrlich? Und dann geht's noch los und dann, ach doch, nett. Ach Kinder, da schlagt ihr doch aber so eklige Wasserfalten, schlägt man doch ja, dann. Stimmt, so Waschfrauenhände, ja. Oh. Ja. Und ihre Füße, guck dir mal ihre Füße von unten an. Warte mal, Moment mal, die Füße, genau, die hat gemogelt, die lässt nämlich immer die Füße. Die lässt draußen. Die Füße draußen. Was? Die lässt die Füße draußen, die echt? Die Füße draußen hängen, weil ihr das sonst so heiß ist. So clever, ist clever. Nee, einfach, dass die schöner aussieht. Na, stell dir vor, die würde nachher mit Waschfrauenfüße durch die Wohnung watscheln. Da würde dir doch alles verjähen. Das wäre doch schlimmer als kalt duschen. Die hat's gerade zugegeben. Siehst du? Habe ich richtig was gelernt noch? Ja, echt. Wenn du mal eine Frage hast, was die Psychologie der Frau betrifft, wende dich an mich. Wenn das durchkommt, dann immer so relativ einfach ist. Ja, also wenn du jetzt, sagen wir mal, deine Freundin irgendwie weiterhin beobachtest über die Woche, ja? Ja. Und dir fallen dir so seltsame Sitten oder Schnurren oder Eigentümlichkeiten auf, dann ruf nächste Woche nochmal an. Ich werde dir die erklären. Dahinter steckt mit Sicherheit List und Tücke. Und das zu dem, wo sie Fisch ist, ja, das passt. Sie ist Fisch? Ja, Fisch. Ach, und die Beine aus dem Wasser lassen, naja. Beine aus dem Wasser und ich bin vom Aszendentenfisch, also das passt wunderbar. Ach, da kenne ich mich ja überhaupt gar nicht aus. Wie kriegt man denn seinen Aszendenten raus? Den Aszendenten kriegt man raus, indem man, da braucht man die Geburtszeit, die möglichst genaue, weil der wechselt so alle zwei Stunden. Ja, das ist mir jetzt... Dann braucht man die Koordinaten des Geburtsortes. Ach nee, lass sein, das ist mir viel zu kompliziert. Ja, das ist ein bisschen aufwendiger. Ja. Und bringt's was? Hattet ihr geholfen in deinem Leben, dass du deinen Aszendenten kennst? Ob mir das häufig? Ja. Ob du dir den kennen? Ob dir das überhaupt dir weitergeholfen hat in deinem Leben, deinen Aszendenten selbst zu kennen? Weiterzuhelfen, das habe ich in einer Zeit kennengelernt, wo ich mich ganz doll damit beschäftigt habe. Und da denkt man, das hilft einem unheimlich weiter. Ja. Mittlerweile kenne ich ihn so lange, dass das, glaube ich, das eigentlich mittlerweile nicht mehr. Aber so für die Zeit, wo man ihn dann rauskriegt, ist eine ganz tolle Sache. Ah ja, mittlerweile trägst du auch lieber rum und machst schon mal Speiseöl ins Duftlämpchen und sagst, das Lavendel. Iling, nur Bilja. Gut, dann danke ich euch für euren wunderbaren Badewannenanruf, ja? Gut, sag mal, was war das vorhin mit PJ Harvey? Die spielt nicht morgen. Die spielt morgen nicht, die ist krank, die Kleine. Die müsste mal ein Thymianbad nehmen. Ist so traurig, wa? Ach, ich dachte, die hätten vielleicht verlegt, weil das Taxi zu klein ist oder so. Nee, aber darum mache ich hier heute Gottesdienst und spiele nur PJ Harvey. Das ist gut. Ja? Ja. Und okay. Ist noch offen, wohin verlegt wird. Auf wann, meinst du? Ja. Na, wollen wir bloß hoffen, dass die dass ich auch ein Besetzzettelchen in der ersten Reihe hinterlegen kann. Genau. Das wäre ja toll. Vor allen Dingen im Hackfleisch, da hilft das auch ein Zettel. Ja. Okay. Ach, das wäre nämlich ein alter Traum von mir, PJ Harvey mal anfassen an der Schulter oder so. Ach, deshalb die erste Reihe wegen anfassen. Ja. Naja, oder vorhin, vielleicht wirft die auch halt. Ach so, ja. Ah, so ein T-Shirt, das man wegfangen könnte. oder? Das wäre doch. Ach Gott, als Fan ist man ja so bescheuert. Das gibt so ein schickes PJ Harvey-Video, habe ich mir gekauft. Aha. Das ist fast Badewanne, da singt die oft auf Toiletten, singt die sich ein. Auf Toiletten? Ja, man hört sich ja nicht an wie PJ Harvey, die singt sich nur warm. Aber total sympathisch. Oi, oi, oi, oi. Und ich weiß noch nicht mal, wie sie aussieht, Mensch. Nee, ach, nett, ist so eine Kleine. Aha. So eine kleine, ganz schmale eher, mit einer großen Nase und ganz großen dunklen Augen. Oh. Dunkle Augen, was für Haare? Auch dunkel eher, dunkel. Ja. Und ach, sieht schon irgendwie nett aus. Nicht das, was man jetzt unbedingt so aggressiv eine Schönheit nennt, aber sieht total nett aus irgendwie. Aha. Und ganz buschige Augenbrauen. Also auch nicht gerade das, was dem gängigen Schönheitsideal entspricht, aber trotzdem total nett. Und einen großen Kopf hat sie, einen großen Kopf, aber den habe ich ja auch. Gut, danke ich dir. Und dann, bitte. Ja? Danke selber. Und wünsch noch was. Ja. Dann. Ach, badet für mich mit, ey. Ich würde mich jetzt auch gerne in die Badewanne verkrümeln. Gut. Okay. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt hören wir mal gleich eins der acht traurigsten und allerschönsten Lieder, mit denen ich auch PJ Harvey kennengelernt habe, gewissermaßen. Also nicht persönlich, sondern als künstlerische Persönlichkeit von ihrem wunderbaren Debütalbum. Oh, oh, my lover. Ein so trauriges und zu Herzen jenes Lied, dass man gleich mitheulen möchte. Hier bis zur letzten Sekunde ausgespielt. PJ Harvey, Oh My Lover. Wenn mir so zumute ist, wie die Situation, die PJ Harvey eben beschrieben hat, dann verpiss ich mich immer in die Badewanne und mach auch voll heiß und bin ganz traurig und komm raus und nischt es anders als vorher. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Vergesse ich immer, dass er im Trailer mein Name gesagt wird, wobei ich natürlich nicht mit Vornamen Captain Kirk heiße, sondern Jürgen. Ja, und lange Zeit war es ein Rätsel, jetzt ist es gelüftet. 74-81-110 ist die Telefonnummer hier in Potsdam. 74-81-110 0331 ist die Vorwahl für Potsdam. Es gibt heute keinen halbautomatischen Anrufbeantworter. Der ist krank, der sollte auch ein Thymianbad nehmen. Erst nächste Woche wieder. Thema heute, welches Verhältnis habt ihr zu Badewannen? Welche Erlebnisse habt ihr an diesem heiligen Ort der Kontemplation? Jetzt kommt ein blödes Verb, ihr tätigt. Was kann man alle zum machen im Badewannen, außer paarweise baden und unverwandt auf die gegenüberliegende Partnerin oder Partner des gleichen oder anderen Geschlechts zu starren? Hm? Lasst euch was einfallen. Tag, wer bist denn du? Hi, Captain Kirk. Wer bist denn du? Mr. Snoid. Hi, Mr. Snoid. Na, wir haben ja aber ewig nicht mehr voneinander gehört. Wohl wahr, ich war auch lange unterwegs. Oh, Mr. Snoid, ich muss dich erstmal vorstellen. Die Sendung selbst wird, sagen wir mal, im Februar 4 Jahre alt und Mr. Snoid ist einer der Anrufer der ersten Stunde. Ja, das ist wahr. Es war eine schöne Zeit. Aber Mr. Snoid, es liegt an uns, auch aus der heutigen Zeit eine schöne Zeit zu machen und den Blick nicht immer nach hinten zu wenden. Wo warst du denn? Ich war ein bisschen schwer unterwegs. Nun mach mal ein bisschen genauer. Bei dir denkt man ja irgendwie gleich sofort an, sagen wir mal, Libyen. Das war schon in der Stadt, aber ich war irgendwie ziemlich verhaut. Du warst was? Ich war ziemlich verhaut. Ach so. Inwiefern? Ach, es sind so etliche unangenehme Dinge vorgefallen und da dachte ich, die schaffen es nicht, dann mach dich selber fertig nicht und dann habe ich es auch nicht geschafft. Man misst das neu, wird man ein bisschen präziser. Ich meine, du bist da durchaus auch eine Figur, die, sagen wir mal, einen jungen Hörern zum Vorbild erreichen könnte. Tja, präziser, wie gesagt, so über Nacht die Arbeit verloren und dann auch noch den Arbeitsgerichtsprozess und so weiter und ein paar Freunde haben mich auch noch hängen lassen, von denen ich dachte, dass die auf meiner Seite stehen. Ja, und dann ging das alles ein bisschen ziemlich in die Hose und dann habe ich also auch wieder ein bisschen härter zur Flasche gegriffen, weil du vorhin sagtest, 20% haben Alkoholprobleme, ne? Ja. Und so weiter und so fort und dann habe ich mich in die Depression geflüchtet. Ja, das ist ein beliebter Fluchtpunkt. Ja, genau, aber wie gesagt, das bringt es überhaupt nicht, das macht dich nur fertig. Ja, das stelle ich auch immer wieder fest. Es bringt nichts, das macht dich nur fertig. Mit besten Vorsätzen geht man rinnen in die Depression und merkt, sie macht einen nur fertig, die blöde Depression. Ja, genau, und es war gar keine, die habe ich mir selber eingeredet, sagen wir so. Ne? Ach echt, eigentlich warst du gut drauf? Ja klar, so richtig voll die Seife zwischen die Kimme und dann bergab, ne? Ja. Und wie gesagt, versucht aus der Kurve zu fliegen, ne? Aber das hat nicht hingehauen, ne? Da ist doch irgendwie noch so ein sehr starker Trieb auf der anderen Seite, dass man, wie gesagt, doch auch heute noch wieder den Spaß sich zurückgeholt hat. Ja. Ey, Mr. Snoid, ich muss ja mal sagen, ich freue mich ja so, dass du anrufst. Ja, ich freue mich auch, deine Stimme zu hören. Also ich habe ja auch ab und zu mal reingehorcht, ne? Ja. Aber wie gesagt, es ging mir eben nicht so berühmt. Und da dachte ich, ey, lass die Finger davon. Und ach, so Mr. Snoid, wir können doch immer über Scheiße reden. Naja, das ist wohl wahr, aber ich meine, man muss sich auch ändern. Man kann nicht nur drüber reden, was, wenn man keine Lösung zur Hand hat. Ja, das stimmt. Ey, meine Lösung hat ja auch nicht zur Hand. Ja. Aber weißt du was, lass uns irgendwie am Telefon in die Arme fallen und mal richtig rumjammern und heulen und rotzen und alles, sowas muss auch sein. Können ja immer nur gute Laune Radio machen. Nee, das ist wohl wahr, nur wie gesagt, es sollen ja dann auch doch Lösungen angeboten werden. Ja, also müssen nicht. Wenn einer, sag ich mal, vielleicht auch selber auf der Rolle hängt und nicht so gerne hängt und keinen Ausweg sieht, ja, dass er zumindest, sag ich mal, einen kleinen Kick kriegt, irgendwie, irgendwann geht's weiter, ne? Naja. Okay, weißt du, klar, dann haben sie ja unseren Freund da in Nigeria doch aufgehängt und ich wache morgens auf, ne, und höre das im Radio, ne, in den Nachrichten. Ja, was glaubst du denn? Ich denke, ey, scheiße, ja, das war so ein richtiger Schock, ne? Ja. Was ich dachte, fuck, ne? Und dir soll's nun gut gehen, ne? Also, aber es ist mein Leben, ne? Und ich muss irgendwie weitermachen. Wenn ich jetzt auch noch aufgebe, dann wird sich ja überhaupt nichts verändern, ja? Stimmt. Naja, so sieht's ja aus. Und wenn du vielleicht auch noch aufgibst, ja, was ist dann los? Ne? Na, dann ist volle Pulle vorbei. Insofern müssen wir uns beide mörderisch zusammenreißen. Dann ist immer dienstags 3 Stunden Sendepause. Ja, wir können uns ja beide nicht hängen lassen. Wir haben ja eine Verantwortung auch für andere Menschen, oder? Ja, natürlich. Ja. Und weil wegen der Badewanne. Ich bin heute auch aus dem Moorbad gekommen. Ne? Ich habe mir da so einen Beutel aufgerissen unter Wasser, ne? Und habe mich da eine halbe Stunde reingelegt. Ey, sag mal, verstopft da nicht der Abschluss? Hast du den Abfluss? Hast du den zu Hause gemacht? Ja, ja, aber nee, das ist so, das sind nur noch die Extrakte daraus, so die Salze und all so ein Kram. Ach so. Euch hier. Ach. Wie ein Rheuma-Bad. Also, ja. Weißt du so. Und danach muss man dann aber erstmal nochmal baden, um sauber zu werden, oder wie funktioniert das? Spülst du dich mit der Brause ab und das verfärbt nur so leicht bräunlich, also da sind keine Fasern mehr drin und nichts. Ach so, aber es ist nicht so, dass man richtig in der Eierpampe sitzt? Nee, das ist Salicylsäure, Huminsäure, Natriumsalze und so weiter. Und welchen Effekt hat es so? Dass du ein bisschen schlaff wirst, weil ich in der letzten Zeit ein bisschen schlecht schlafe. Oh, super, das kann ich brauchen, dass ich schlaff werde. Genau, da wirst du ein bisschen schlaffern, aber wie gesagt, jetzt habe ich schon wieder überzogen und jetzt werde ich schon wieder langsam aktiv. Ja. Ah ja. Und naja, aber war ganz angenehm, habe ich mich ins Bett gelegt, was, und ein Stündchen abgedöst, ja. Ja. Und dann machst du das Radio an und wer ist drin? Genau. Der Kuttner, mein alter Bekannter. Ulla Meinecke weggedreht, nicht, und bin rübergewandert. Ach, wo waren Ulla Meinecke zu hören? Die war auf dem Deutschlandfunk. Ach so, da machen sie dann sicher so Interviews, ganz ordentlich, oder? Ja, sie war da in dem Kloster, wie heißt das? Das Kloster. Ja. Mensch, ich hab ja... Pauli-Kloster, Brandenburg. Ja. Ey, ich hab ja Ulli Meinecke schon mal richtig in echt gesehen. Du? Aber so in so einem, in so einem komischen, da war noch Osten und da war irgendwo so eine Szeneparty. Und da tauchten auch die Bäden hier von aus Frankfurt, die Frankfurter Fronttheater hieß es, glaube ich, auf. Hier Belz und noch so ein Kleiner. Ah ja. Und die haben prima Kabarett gemacht. Und dann saß da so eine Frau rum und da dachte ich, ach, die sieht aber sympathisch aus. Ach, sieht die nett aus. Und erst eine Stunde später habe ich mitgekriegt, dass es Ulla Meinecke war. Ach nee, doch. Ja, und die sah echt... Die hat mich aber gar nicht erkannt. Die hat mich... Nee, da habe ich auch noch kein Radio gemacht. Ja, nicht. Nee, das war einfach so. Ach, na, da hätte ich mich ja nie getraut hinzugehen und sagen, ach Ulla, du siehst aber nett aus. Na, ja, das kennst du ja auch. Würde ich mich ja heute aber auch nicht trauen. Würdest du dich das trauen? Wenn ich drauf ständ, ja, kein Problem. Aber irgendwie ist es mir ein bisschen zu weich. Ist es dir zu weich? Ja. Ich bin ja kein Ulla Meinecke-Kenner, ich wüsste es ja nicht. Nö, ich habe mir das Konzert so ein bisschen angehört, weil sie überall, sagen wir mal, ein bisschen Klassik mag ich zwar auch, aber die haben immer so diese Sender da, Deutschlandradio und Deutschlandfunk und SFB3, die haben um die Zeit immer Klassikkonzerte oder so. Mhm. Und da dachte ich, ach, was Leichtes, ja, und aber dann war mir das, dann hat sie auch wieder irgendwelche langwierigen Vorträge gehalten und keiner wusste irgendwie, also ich habe nicht so mitgekriegt, worum es ging, ne, aber die Essenz war dann irgendwie, dass Frauen doch Karten lesen können. Ne? Dass sie was lesen können? Straßenkarten lesen. Ach so! Also ich hatte das... Ich denke, das können immer nur Männer. Ja, das war offensichtlich auch ihr Problem, dass sie das mal klarstellen musste. Also, ach so. Mir ist das eigentlich ziemlich egal und so ein Problem sehe ich da gar nicht drin. Also die Frauen, die ich immer kannte, die konnten auch den Weg mir auf der Karte sagen, ja, wenn es notwendig war. Echt? Ja, nee, da habe ich ja auch völlig unterschiedliche Erfahrungen. Ja, aber das gibt es bei Typen auch, weißt du, also darum... Gibt's da nicht, also meines Erachtens... Stimmt. Nicht so das große Problem drin, dass man da seit... Ja. 5 Minuten, 6 Minuten zwischen dem Lied so eine Geschichte erzählt und dann, ach ja, habe ich damit mal mitgekriegt, darum ging es, dass das dann so eindeutig nochmal begriffen. Nee, stimmt, Kerle hauen da auch immer gerne auf die Kacke, die nimmst du irgendwie so einen Schnittmusterbogen in der Hand und dann tun sie so, als ob sie daraus einen Weg lesen könnten. Ja, obwohl früher habe ich aber den Schnittmusterbogen meiner Mutter überhaupt nicht durchgekriegt, das Geheimnis habe ich jetzt erst so in den letzten 10 Jahren gelüftet, was da los was da eigentlich abläuft, ne? Ja, genau. Dass man eigentlich immer nur dieser bestimmten Linie nach, aber dann darf man die auch nicht verpassen. Ne? Ja, das ist ja ein Spiel. Das ist aber, da haben sie dann wirklich wieder Ähnlichkeit mit Stadtplänen, ne? Ja, aber ne, die modernen Stadtpläne sind ja schon teilweise die Hauptstraßen und so waren farblich gekennzeichnet. Ja, stimmt, stimmt. Und die Autobahnen dann eben so ja. schön im Rot, ne? Ja, ja, ja. Und so weiter und so fort. Naja, also das Bad war ganz gut und so, naja, das ist das gute Badewanne, ja. Ja. Und der Flug war auch ganz gut. Also ich meine, okay, ich habe versucht, die Kante zu geben und irgendwie, dann hat es doch nicht ganz so hingehauen. Ein Freund hat mich gerettet. Ach, wolltest echt abtreten? Ja, ja, ja, ja. Ach, Mann, Mr. Snoid, mach nicht so einen Scheiß, nee, ey. Nee, mach ich auch nicht, weißt du, das war der letzte Versuch, weißt du, und also... und das haut nicht hin. Ich hab ja, das war letzte Versuch, den Jackpot zu gewinnen und jetzt denkst du, scheiße, scheiß drauf. Naja, aber weißt du, wirklich, also es war, ich konnte mich nicht anders da rauskriegen, als dass ich es auf den Punkt bringe, weißt du? Ja. Na, also... ja, versuche ich ja auch immer hin und wieder. Na, dann musste einfach sein und jetzt wühle ich hier so rum, jetzt habe ich endlich auch mal angefangen mit so einer Fotogruppe, was ich auch seit 1000 Jahren im Kopf hatte. Ja. Schwarz-Weiß-mäßig, ne? Ist klar. Macht natürlich irgendwie Laune und dann lese ich natürlich auch noch die wilden theoretischen Teile dazu und jetzt kriege ich natürlich den Föhn, ja. Ach, was liest denn jetzt? Ach so, der Fotokollegium, ne, ein Selbstlehrgang ja. mit technischen Grundlagen der Fotografie und ja. grafische Bildgestaltung, ne. Umbo, sagt ihr das was? Umbo? Nee, sagt Otto mir nicht. Umbeer, da läuft jetzt so eine Ausstellung im Bauhausarchiv. Ah. Also ein Bauhausfotograf, der ist auch aus dem Bauhaus rausgeflogen, ne. Ja. Also Gropius hat ihn rausgeschmissen, weil er undiszipliniert war. Das fand ich natürlich gut. Ist klar, der volle Pulle schlägt sich auf die Seite von dem. Ja. Also. Und hast du einen Job jetzt wieder? Ich bekomme Arbeitslosengeld. Ja. Und das ist okay. Und kommst damit gut über die Runden? Ja, genau, das ist so ein Tausender, weißt du, und ja, meine und Wohnung ist relativ preiswert, 245 Mark, ne. Ja, und von der Flasche bist du auch erstmal weg wieder. Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, da bin ich ja am glücklichsten drüber, dass ich da die Kurve jetzt so geschafft habe. Wie lange schon? Wie lange? Also das ist jetzt gar nicht so lange her, das ist seit Mitte Oktober. Ja, und jetzt ziehst du es aber durch. Ja, jetzt, erstens will ich, zweitens darf ich es und drittens sollte ich es. Ja. Also, weil ich bin in der Beziehung ein Indianer, ja. Also ich vertrage kein Feuerwasser, ne? Ah ja, ist klar. Früher ja. war das okay, aber dann hat man mal so ein bisschen zu viel auf die Leber gekippt und dann kippt die irgendwie um und dann passiert ja irgendwas mit den Enzymen nebenbei und wenn du dann einen Tropfen drauflegst und dann fängt der Motor von alleine an zu laufen und ja. das ist dann die Schwierigkeit, wenn das so ein Selbstläufer wird, den abzuschalten beziehungsweise auszukühlen. Ja, ne? Und jetzt null Suff. Null auf jeden Fall. Ich fühle mich damit also auch sauwohl. Ich meine, das ist ziemlich kurz, aber ich hatte ja schon mal so ein paar Experimente in der Richtung gemacht. Ja. Also so bis zu schlapp 2 Jahren habe ich auf null Tropfen gelebt. Jetzt habe ich sogar auch noch ein bisschen erstmal das Kiffen eingestellt. Aha. Aber das ist natürlich... Ach, das fehlt schon ein bisschen, oder? Ach, naja, weißt du, ich sag ja, 28 Jahre habe ich da Erfahrung mit Drogen, ne? Ja. Und da also auch die ganze Palette, ja, und ich meine, das muss man auch erstmal überleben. Ich kann die Freunde, die ich hatte und die jetzt alle schon irgendwo neben Jimi Hendrix, ja, die Seiten spannen, ne? Kann ich an 2 Händen gar nicht mehr abzählen, ja, die da irgendwie den Löffel abgegeben haben, mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig, ne. Ey, das ist ja schon bitter, wa? Das ist auf jeden Fall, ja, und ich meine, das ist auf jeden Fall, denn es war noch auf eine Art, natürlich, wie man so sagt, gute Leute, sensibel, ja, und haben ihm den harten Dschungel des Daseins nicht geschafft, ne. Das ist ja auch, irgendwo ist es ja manchmal, denke ich, auch so eine Art Selektion. Ich meine, für diese Gesellschaft waren sie eben einfach zu sensibel auf der einen Art und konnten das nicht zu hart trennen, ja, dass sie sagten, also, das bin ich, bin dieser Sensible, aber andererseits muss ich mir auch einen Schutzpanzer zulegen, um das zu ertragen, ja. Ja. Ne? Und nicht nur zu ertragen, sondern also auch wirklich noch heute so die Schneeflocken toll zu finden, ne, und die Kälte, ja, wenn die Leute alle, ey, das ist kalt, ne, ich sag nicht, wenn es schon mal Winter ist und kalt wird, ja, dann soll es auch richtig kalt sein, ja, also sonst so einen halben Matsch, ne, das bringt's ja auch nicht. Ey, Mr. Snoid, recht hast du, ich hab heute auch nur rumgeflucht und gesagt, ah, ich friere mir den Arsch ab, ist so scheiß kalt, schnell und wieder ins Warme. Sich einen langen John an, ne, und Pullover mehr und die schöne Windjacke drüber und dann Ding auf dem Kopf, eine Mütze, ja, und einen Schal um den Hals und die Handschuhe an, und die paar Meter, die man hier in der Stadt sowieso nur im Freien sich bewegt, das ist auszuhalten. Ne? Richtig. Das ist auszuhalten. Hey, Mr. Snoid, super, dass du angerufen hast. Ja, dann wünsche ich euch noch was. Ja. Voneinander in der nächsten Zeit. Und wie gesagt, hier diese Kurkapelle, das ist ja nur Spitze, ne? Das ist absolut Spitze. Ja. Also viel Spaß damit noch. Gut, dir auch. Tschüss und Finger weg von der Flasche, wa? Auf jeden Fall, das kann ich auch nur allen raten, die denken, sie trinken zu viel, nicht abbremsen, den Mist wirklich sein lassen. Es gibt andere Dinge, mit denen man sich den Abend und die Zeit vertreiben kann. Und wie gesagt, man kann auch, man lernt, also das Lachen kommt schneller wieder, als der Kater weggeht. Deine Worte in Gottes Ohr. Alles klar. Hier verabschiedet sich Gott. Tschüss, Mr. Snoid. Ey, Kinder, das war Mr. Snoid. Ihr kennt den alle ja, nicht wahr? Weil ihr erst alle ein halbes Jahr oder ein Jahr oder weiß ich wie lange. Das ist einer der allerersten Anrufer gewesen. Und das ist echt ein total netter Typ. Jetzt war er eine Weile daneben und jetzt ist er aber wieder prima da. Drei Wochen war Mr. Snoid so krank. Jetzt trinkt er nicht mehr, Gott sei Dank. auch wenn es sich ganz anders anhört, auch PJ Harvey. 3,5 Platten hat sie gemacht. Sehr, sehr unterschiedlich. Jede hört sich anders an als die andere. Die halbe Platte meint die 4-Track-Demos, die ich leider zu Hause heute vergessen habe. Ansonsten habe ich hier alle Platten und 2 Singles im Studio. Ich werde nicht sagen, welcher Song von welcher Platte ist. Kinder, kauft euch alle. Lasst sie euch zu Weihnachten schenken, zum Geburtstag. Lasst sie euch zu Ostern verstecken oder zum Nikolaus in die Schuhe schieben. PJ Harvey, Darling Be There, singt sie. Wer hätte das nicht selber schon singen wollen und nie so schön gekonnt wie PJ Harvey? Hier ist der Sprechfunk. Thema ist immer noch die Badewanne, mein Lebensmittelpunkt. Guten Abend, wer bist du? Ich bin Andrea. Tag, Andrea. Oh, Sie haben mich auf Sendung. Haha, klar, we jetzt are on air. Wie bitte? Jetzt war ich auf Aufnahme. Oh, das macht mich stolz, das finde ich toll. Ja. Wenn Hörer anrufen, die sich selber gerne mal im Radio hören wollen und das noch auf Band aufnehmen, um es morgen den Freunden vorspielen zu können. Ja, nur nicht morgen, sondern heute Nacht noch. Heute Nacht noch, schön, schön, schön, schön. Die Christel von der Expresspost ist am Telefon. Nee, ich bin Andrea, nicht Christel. Ach so, Andrea. Ging doch um die Badewanne. Genau. Und dazu hatte ich auch was, also was sehr Interessantes erlebt. Na? Also. In der Badewanne oder am? In der Badewanne. In der Badewanne? Ja. Allein oder in Begleitung? Mal allein und mal in Begleitung. Ja, nee, prinzipiell schon. Nee, das interessante Erlebnis. Ja, und zwar, ich meine, ich bade sehr gerne und sehr lange und ausgiebig. Und wir haben 2 Wellensittiche. Davon ein Männchen und ein Weibchen. Nein. Nur leider, wenn sie so zwischen. Und du mit Ilingöl in der Wanne? Ja, die tun auch. Siehst du, und die Vögel drehen durch. Die baden mit? Also, ist ja nur so, ich habe eine ganz normale Wanne. Dann sitze ich dann so schön, halb Brust noch mit raus und dann kommt der Kleine angeflogen. Dann tippelt er erst so langsam. Dann versucht er erst ein bisschen mit dem Schnabel das Ganze zu testen. Wat? Dann tue ich ein bisschen den Bauch ausstrecken, dass der mir nicht absackt irgendwo, wenn er ganz reinfliegt. Wenn er zu sehr stürmisch ist und rein will. Und dann, naja, versucht er ein bisschen mit der Flügel zu schlagen. Aber das Wasser war wahrscheinlich zu warm gewesen, da ist er wieder raus. Naja, ich wollte den verscheuchen erstmal. Ich wollte ja meine Ruhe haben da drin. Ich meine, ich bat ja mindestens 1 Stunde. Und das stört ja so ein Vogel. Naja, und vor allen Dingen, wenn man 2 hat schon. Ja. Und ich dann erstmal raus, ich wollte sie eigentlich einsperren. Da mache ich erstmal Licht dunkel im Flur, hab den Pitti. Und du jetzt aber nass und nackend tapperst da durch die Wohnung. Schnell Handtuch rübergeschmissen. Nicht, dass die Vögel was sehen. Nee, weil mir das ein bisschen zu kalt war. Aber musste ich den erstmal jagen, weil er durch die Küche entwischt ist. Ja. Und ich habe aber leider nicht aufgepasst aufs Weibchen. Und da habe ich erstmal den kleinen Wellensittich, den Pitti, gekriegt. Ja. Hab ihn eingesperrt. Ja. Und dann, ahnungslos, gehe ich so ins Bad, dachte mir, nur noch. Setzt dich in die Wanne, streckst den Bauch raus. Nee, ich wollte erstmal das Weibchen nur noch einfangen. Ah ja. Und dann gehe ich da so rein. Und denke, ich guck nicht richtig. Da sehe ich unten, wie das so halb. Mit Weibchen in der Wanne liegen und selber den Bauch aufstrecken. Nee, man hat die ganzen, das Vieh muss doch mit dem Tode gekämpft haben irgendwie, ich weiß auch nicht. Das muss versucht haben, auch mit in der Wanne rein. Ich war ja nun nicht, war ja keiner drinnen jetzt mehr. Und alles klitschnass. Man hat auch ganz schön viel Haut gesehen dran, was normalerweise nicht so schnell bei den Viechern ist. Ja. Und das muss irgendwie so mit gekämpft haben, kam aber irgendwo glücklich raus, so am Rande nehme ich an, dass sich so hochgehangelt hat an diesen, am Stöpsel. Der Stöpsel ist doch verbunden mit oben, das Ding. Das mit so einem Metall, wo man sich, wo man noch ein bisschen hochklettern kann. Wo sich ja Trinken hochhangeln können. Denn so kommen sie ja sehr schwer wieder raus. Ja. Ach, habe ich mich erstmal erschrocken. Ach, erstmal hingesetzt. Da war mir das Baden vergangen, da habe ich Stöpsel rausgezogen, da habe ich die Nase voll gehabt. Ja? Ich habe es erstmal auf den Finger dann auf die Hand genommen. Ja, und schön und abgerubbelt mit dem Frottee-Handtuch. Na, ganz leicht nur. Ja, ja. Ich will ja noch was haben von dir. Ja, ist nicht, dass zu viel Haut zu sehen ist. Ja, da kommt der Vogel ja auch ein bisschen unanständig rüber. Hm? Oben ohne. Ja, und dann habe ich ein bisschen noch gepustet so. Ein bisschen versucht trocken zu pusten und dann habe ich sie erstmal oben auf den Käfig gesetzt, dass er erstmal ihre Ruhe hatte. Und dann im Laufe der Zeit. Nicht, dass der Kerl wieder über sie herfällt oder warum? Ach, na ja. Die ist meist eigentlich so stürmisch und die fällt dann mal über Pitti her. Ach so. Und damit Bede erstmal ihre Ruhe haben so weit und die sich erstmal abreagieren kann, habe ich sie erstmal so oben trocknen lassen. Die habe ich später in reingesetzt. Und da war sie aber wieder quietschvergnügt und kaum war sie trocken und das Ganze. Und hat gemerkt doch, dass so nichts weiter passiert ist und dass sie noch flattern kann. Ja. Naja, da ist er nur wieder hinter Pitti her. Gut. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ha? Das war Andrea, die Frau, die zu Kanarienvögeln ist. Ja. Tschüss, Andrea. Ja? Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist die Nadine. Wir haben aber viel E hinten am Namen, oder? Ja, ich bin auch Nadine. Ja. Ich hab's schon gemerkt. Du kennst Nadine. Also die Betonung des Es. Also in der Form, als was den Namen betrifft, noch nicht. Nadine? Noch nicht. Nee, würde ich da echoen. Gut. Das ist gut. Dann bin ich also die erste Nadine. Nein, ich bin die Nadine. Ja. Ich habe jetzt bloß deine Rolle kurz übernommen. Und ich würde dann sagen, ja, du bist die erste Nadine. Nee, doch. Nee, doch. Toll. Ja, Thema Badewanne. Sie. Eigentlich wollte mein Freund mit dir sprechen und seine Geschichten erzählen von damals in der Badewanne. Von damals, sein Freund, klingt aber noch nicht, als ob er allzu viel damals hätte, muss ich ja mal hinweisen. Wieso damals hätte? Weil er nicht so alt ist, dass er bereits über viel damals verfügt. Stimmt's? Doch. Echt? Wie alt ist er denn? Ja, lass ihn mal sein Alter schätzen. Schätz doch mal sein Alter. Dann schätze ich mal sein Alter. Ich wollte überhaupt nicht mit dir sprechen. Ne? Dann sagen wir 16. Ja, Entschuldigung, 14. Auch noch nicht. Na? Ich finde Alterraten total interessant. Machen wir weiter. Finde ich auch total geil. Ihr könnt mir nichts Schöneres vorstellen, als hier im Radio sitzen, Alterraten. Mein Alter, dein Alter. Erzähl mal von deinem Alten. Nee, von meinem Alter. Von meinem Alter Ego. Ich hab diese Erwiderung, die mich immer volle Pulle sprachlos macht. So, wann fing denn damals an bei dir? Wie weit kannst du zurück damals? Also wie weit ich mich erinnere oder wann ich geboren bin? Nee, wie weit du dich erinnerst? Bis zu meinem vierten Lebensjahr. Also. Ja, und wie groß ist jetzt die Spanne? 10, 12 Jahre? Nee, das war dann vor 23 Jahren mittlerweile schon. Echt? Ja, also ich bin jetzt wirklich ein bisschen, also meine Freundin hält den Hörer, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie wollte dich unbedingt sprechen. Ich habe nichts zu sagen zu diesem langweiligen Thema Badewanne. Dann will ich dich nicht weiter quälen, gib mir die Freundin wieder. Ich gebe dir jetzt zurück, ich habe jetzt meine Zigarette zu Ende gerollt. Ja, darf ich? Ja. Du sprichst sowieso lieber mehr mit Frauen und so. Ja, okay. Kommt ja drum mal drauf an. Tschüss. Nadine will nicht mit dir sprechen. Sie hat den Hörer und drückt ihn immer wieder zu mir rüber. Ja. Kinder, soll ich euch einen tollen Vorschlag machen? Ja, ist doch arschkalt draußen. Ab in die Wanne. Ach was? Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Ach Gott, das feine Stimmchen, das höre ich gerne, gerne. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Gunther. Ich sitze hier in meinem Wohnwagen wieder und kann eigentlich hier so... Ach Gott, da hast du ja auch eher ein entferntes Verhältnis zu Badewannen, wa? Ja. Also eine eigene Badewanne weniger, ne? Aber hat eher die Möglichkeit, halt irgendwie andere Badewannen auszutesten. Und dann auch immer eher frauenorientiert, wie Christian der Goldschmied? Naja, das vielleicht möchte gern, ja, aber kommt halt immer nicht dazu, ne? Möchte gern, aber kann nicht so richtig. Ja, das heißt, ab und an wird auch mal bei Jungs gebadet. Ja, oder bei Paaren oder so, ne? Bei Freunden halt in der Wohnung. Ja, gut, war jetzt meine Frage nicht, wo badet man denn so in aller Regel, sondern ob du schon mal so richtig archimedische Erkenntnisblitze zum Beispiel in der Badewanne hattest. Ja, pass auf. Da kann man ja den Unterschied, wo man baden kann, ne? Und also das Beste war bis jetzt so draußen unterm Sternenhimmel, ne? Also unterm Apfelbaum. Also das war bis jetzt so das Beste, ne? Was so in so einer Zinkbadewanne, in der eigentlich Fallobst aufbewahrt wurde? Nee, also das muss schon Gusseisenbadewanne sein, ne? Also wieso? Das war eine Gusseisenbadewanne, ne? Ach, die ist ja im Grunde keine mobile Badewanne, wa? Eine Gusseiserne. Nee, also die habe ich auch nicht bei mir hier im Garten stehen. Also ja, da ist ja eine Zinkwanne doch praktischer. Für so rastlose Mütter, die dazu neigen, die Orte zu wechseln. Ja, das schon. Ja. Aber die kann man ja auch transportieren. Also so eine Gusseisenbadewanne. Also falls jetzt nochmal hier irgendjemand anruft, der sowas hat, ne? Also übrig hat, also so eine Gusseisenbadewanne. Also ich würde mich dafür irgendwie auch erkenntlich zeigen. Ja, aber wie würdest du denn aus deinem Wohnwagen heraus jetzt heißes Wasser in die gusseiserne Badewanne bekommen? Das geht schon. Also Wasser heiß machen hier mit meinem Ofen. Ja, aber da sind ja doch größere Mengen, werden ja dazu benötigt. Naja, halt große Töpfe auf den Ofen stellen, dann geht das schon, ne? Also wenn das Wasser dann kocht, ne, dann braucht man vielleicht so 3-4 Töpfe und das reicht dann schon, ne? Echt? Aha. Mensch, ist ja doch noch verbreitet, der Optimismus unter jungen also Menschen. Also bei dem Wetter jetzt ist schlecht, ne? Da ist ganz ungünstig. Eher sowas für den Sommer, ne? Ah ja, na gut, im Sommer, ja. Und da braucht man es ja dann auch ja nicht so ganz heiß. Nicht ganz heiß, ja. Ja. Aber da beschränke ich mich dann auch lieber auf irgendwelche Wohnungen, wo dann Badewannen stehen, ne? Wo man dann zu Besuch hinkommt. Also da an der Stelle, also falls der Christian jetzt gerade zuhört, also ich komme morgen zu ihm baden, ne? Zum Goldschmied? Nee, der geht doch selber immer woanders baden, ja, wollte gerade schon sagen. Ja, nee, ist ein anderer Christian. Da wird der kiesetig. Ja, wenn der jetzt heute Abend zuhört, also ich komme dann morgen bei ihm vorbei zum Baden. Ne? Gut, dann wollen wir hoffen, dass Christian zugehört hat. Hast du denn vielleicht noch einen Wunsch, was er drin machen soll ins Wasser? Also im Moment fühle ich mich ein bisschen krank. Also hast du da irgendwie eine Empfehlung? Thymian. Sag ich mal jetzt, Thymianbad oder wenigstens 2 Kamillenteebeutel drin hängen. Ja, oder 3, ne? Oder 3, richtig, bist ja auch ein etwas größerer. Ich danke dir für den Anruf, ja? Ja, tschüss. Noch was? Ja? Ich wollte noch gratulieren zu der Sendung, also die ist wirklich klasse heute. Ah ja, vielen Dank. Gut. Tschüss. Hi, wer bist denn du da? Ich? Ja, du. Ja, denkst du ich? Nee, ja, du bist da. Na, siehst du, ja, weiß ich. Nee, das ist gut. Wer bist denn du? Weißt du, Ruf, wer du bist? Oder weißt du immer nur, wer andere Leute sind? Nee, also ich bin eigentlich Robert. Eigentlich? Ja. Und wer bist du, wenn du nicht eigentlich Robert bist? Till. Ja. Toll. Nur ein Vokal ausgewechselt. Schon wurde aus dem Vornamen Ausruf des Erstaunens und der Begeisterung. Genau. Till, toll. Ja, also das ist nur mein... Ey, Till, ein bisschen lachen müssen wir aber auch noch üben, oder? Das kommt ziemlich scheiße hier über den Sender. Eben schon wieder? Ja. Also ich wollte eigentlich eine Geschichte erzählen. Hoi! Till, ja. Toll! Ja, also... Till, erzähl so deine Geschichte. Ja, ich bin gerade dabei. Also ich hab einen Lass Freund. Dich von mir nicht unterbrechen. Also ich hab einen Freund, der ist bei der Feuerwehr. Wo hast du denn den her? Aus der Schule? Den Freund aus der Schule? Ja. Da werden euch Feuerwehrfreunde zur Verfügung gestellt? Ja. Kinder, man merkt, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben. Ja, ne? Ja. Ja, jedenfalls, der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ach! Ja! Und freiwilliger Freund außerdem. Jo. Gut. Also, kann ich jetzt fortfahren? Ja, na, ich wollte nur mal erstmal die Verhältnisse klarstellen. Hätte sein können, dass du dem Geld dafür zahlen musst, dass er dein Freund ist. Nee. Ist er freiwillig? Ja. Jedenfalls, der hat so einen kleinen Pieper. Super. Und der piept immer, wenn Alarm ist. Schön. Ja. Und da hat er mir mal erzählt, dass er in der Badewanne saß und dann ist der Pieper angegangen. Nein. Wirklich. Und dann musste er aus der Badewanne raus. Nein. Auf sein Moped und das war ganz kalt. Ei. Ja. Ach, das war die jetzt die Geschichte. Ja. Super. Also er fand das unheimlich unangenehm und ich wollte die jetzt einfach mal so hier so erzählen. Nicht schlecht. Wenn er nicht auf den Kopf gefallen wäre, hätte er noch ein Tütchen Wasser mitgenommen. Hm? Mhm. Ja. Till. Ja. Toll. Ja. Tschüss. Warte mal, warte mal. Ich muss jetzt unbedingt noch jemanden grüßen. Ja. Grüß mal. Ah, hat ein Einsehen gehabt, der Till, dass hier nicht gegrüßt wird. Das ist aber nett. Toll, Till. Tach, wer bist denn du? Ich? Ja. Du? Ich? Till? Toll? Wer da? Ja, ja. Wer? Thomas. Thomas. Hm? Tach, Thomas. Ach, gut, noch. Eine Alliteration. Was? Nischt, war jetzt ein unanständiges Wort. Aber ist ja auch schon fast. Scheiße. Fast 12. Wie? Ziemlich leise. Wer? Du. Ich bin? Leise. Leise. Wisst ihr, was ich verstanden habe? Thomas. Mach mal. Nee, nicht Thomas. Scheiße habe ich verstanden. Du bist leise. L-A-I-S-E. Ja, ja, ja. Wäre schön, wenn du gerade dieses Wort leise, wenn du sagst, du bist, dass du das ganz doll aufs L dich wirfst. Mit all der Atemluft, die du hast. Und nicht so rumnuschelst. Sag mal nochmal, du bist? Ich bin. Nicht du bist. Aber bei dir kannst du nuscheln. Ich bin Thomas, Mann. Ach, du bist Thomas. Ja. Ja, und ich bin? Ja, leise. Ja, so noch. Ja, gut. Thomas. Hm? Von wo aus rufst denn du an? Von Bertelsdorf. Von wo? Bertelsdorf. Bertelsdorf? Ja. Wo ist denn das? Das klingt ja schon verflucht nach Sachsen, kann das sein? Von wo? Anhalt, Thüringen? Nee, Sachsen. Sachsen. Richtig tief im Sachsenland? Ja, so fast in der Schei. Oh, so weit kann man Fritz hören? Naja, oder rufst du auf Verdacht an? Was? Oder rufst du auf Verdacht an? Wieso? Oder hast du eine Hochantenne? Pass mal auf. Ja? Also sag mal was. Hallo. Nochmal. Meinst du, ich müsste mich jetzt im Radio hören? Hallo. Ich höre mich nicht. Hallo. Test, Test, Test, Test. Test. Hörst du das nicht? Gib mir nee. Mensch, dein Radio geht nicht laut. Kinder. Verwöhnen tun soll ich nicht mit dem Radio in Sachsen, hä? Hallo? Aber, ja. Nee, Thomas. Ja? Ja? Jetzt? Naja. Dich höre ich besser. Ja, also. Gut, Thomas. Hm? Badewanne. Ja, ich wollte eigentlich erstmal was fragen. Ah, frag mal. Von wem ist Wonderful Life die neueste Version? Weiß ich nicht. Muss ich das wissen? Was? Weiß ich nicht. Hm. Und kannst du immer deine Kollegen fragen? Da sind ja keine Kollegen da. Ah. Und später? Ja, später bist du nicht mehr da. Hm. Kannst du mich doch zurückrufen. Da bin ich total scharf drauf. Naja, also eine Badewanne. Hm. Ich kann dir mal erzählen, wie das Bad aussah, wo wir zuerst gewohnt haben. Soll ich? Ja, wo habt ihr denn zuerst gewohnt? In Glaubensdorf. Aha. Und wie sah der aus? Schlimm. Vorne links in der Ecke war ein Badeofen. Ja. Das ist DDR. Na? Richtig DDR, sagst du? Ja. Ja. So ganz die kamen doch immer aus Thüringen, weil die hießen doch immer Thuringia oder sowas. Kann das sein? Nochmal? Die hießen doch immer Thuringia, die Öfen. Die kamen immer aus Thüringen, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Wo, immer mit Opferanode oder Kathode? Nee, mit Feuer. Ja, aber trotzdem. Also, da war schon ziemlich klein, das ist nicht mehr. Ah ja. Ja, und dann war noch eine gusseiserne Badewanne. Betonfußboden mit so einer komischen, klitzischen Farbe. Hinten war eine abgeteilte Dusche und noch ein ganz kleines Fenster. Hm. Na, und wenn da meine Oma gebadet hat, da hat die immer ihre Schürze genommen und das zugehängt, das Fenster. Ist und jetzt, da? Ja, jetzt war ja Wende. Hm? Hat denn die Wende für euch jetzt badezimmermäßig eine Verbesserung gebracht? Nee, wir sind umgezogen. Ach so. Ja. Im Grunde hättet ihr ja nicht auf den Fall der Mauer warten müssen, sondern ihr hättet vielleicht doch aus Eigeninitiative ein besseres Bad bekommen. Nee, wir sind nach dem Fall der Mauer umgezogen. Ah, und ohne Mauerfall wärt ihr ja nicht umgezogen. Hm? Ohne Mauerfall wärt ihr ja nicht umgezogen. Glaube ich nicht. Was hat euch denn getrieben, umzuziehen? Jetzt sag nicht der Fall der Mauer. Ja, das bestimmt nicht. Wie bitte? Interessiert euch bestimmt nicht. Naja, sonst würde ich ja nicht fragen. Sag's trotzdem nicht. Kannst du vielleicht erklären, warum du nicht sagst? Weil es dich interessiert. Weil es mich interessiert? Weil es dich nicht interessiert. Ja doch, interessiert mich, sonst würde ich doch nicht fragen. Sag's trotzdem nicht. Kinder, ihr seid aber echt ein verstockter Volksstamm da unten, kann das sein? Eigentlich nicht. Das meinst du, das ist persönlich, das muss so verstehen. Was ist persönlich, der Umzug? Der Grund. Datenschutz? Kommen Sie dir sonst auf die Schliche? Genau. Die sächsische Badewannenpolizei? Oder die Steuerfahndung? Nee. Tja, Thomas. Ja? Was ist? Nee, ich finde großartig. Gibt wenig Leute, mit denen man gut schweigen kann. Das hat gemerkt. Finde ich schade, dass du mir den Umzugsgrund nicht erzählen willst. Trotzdem wir jetzt doch irgendwie Zeit hatten, ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Aber bleib dabei. Bei was? Dass du den Grund nicht erzählst? Genau. Tschüss, Thomas. Wieso denn? Nicht? Hab prima Musik da. Ja, ich hab auch welche da. Na, hör mal meine. Deine hört mir später an. Ich kann dir was anderes vorspielen, auch mal. Jetzt bin ich dran mit Vorspielen. Hm? Jetzt bin ich dran mit Vorspielen. Tschüss. DJ Harvey. Ei, ei, ei, ei. Wenn man mitfühlt, würde man auch gleich wieder in die Badewanne krauchen. Ansonsten möchte man rufen, ich komme, PJ, und will dich trösten. Musik heute die ganze Zeit, weil das Konzert morgen ausfällt. PJ Harvey von meiner Seite. So eine Art Gottesdienst. Ansonsten kann ich nur sagen, Kinder, Kinder, in welch finsteren Zeiten leben wir? Da schweigen zwei starke herzenswarme, seelenverwandte Gemüter sich mal an und schon rufen, dankenswerterweise in anderer Art und Weise natürlich, ruft Tina an und hat die Befürchtung, dass entweder der Moderator gestorben oder der Sender ausgefallen ist. Beides nicht der Fall gewesen, sondern einfach mal 3 Minuten nachdenken und kein Alarm on air. Da kann man einen Schreck kriegen. Tach, wer bist denn du? Hallo, ja, du? Wer bist denn du? Und wer bist du? Hallo? Ja, noch ein Schweiger offensichtlich. Hi, wer bist denn du? Hi, hier ist Jens. Tag, Jens. Abend. Abend. Abend, wie geht's? Naja, super. Ah, ja. Ach Mensch, war ja Schweigen im Walde hier bei euch, wa? Ja, ist doch aber mal nicht schlecht, oder? Nee, mal kann man es auch vertragen. Siehst du? Immer so viel reden und reden ja. und reden, ne? Neigst du denn dazu viel zu reden? Ja, in manchen Situationen schon. Manchmal sage ich auch ein bisschen zu wenig. Ah ja, siehst du, ja, das geht mir ja genauso. Ich erwecke ja immer den Eindruck, aber das ist irgendwie der Fluch der Radiosendung. Als wenn ich pausenlos quatschen würde. Ja, du, manchmal kannst du mir auch so vor, ehrlich gesagt, aber... Ja, mir manchmal auch. Aber wie der sich letzte Woche beschwert hat, fand ich schon ein bisschen, naja, war nicht so nötig, wa? Ach, klar, ist doch okay. Naja, gut. Immer beschweren, immer Moderator beschimpfen, alles prima. Naja, kannst du nicht der Sündenbock der Nation werden, Mensch. Na, zur Not, jeder muss es ja sein. Und wenn es keiner will, freiwillig vor, würde ich einen Schritt nach vorne machen. Nein, tun wir uns zusammen. Du auch? Bilden wir so ein kleines Bollwerk. Ja, haben wir beide unser Sündenböckchen. Na eben. Hm. Mensch, ja, Badewanne. So, Jens, ja, Badewanne. Hast du denn schon mal ein tolles, super Erlebnis in der Badewanne gehabt? Also ich habe gestern gerade mal wieder gebadet, nach langer Zeit. Was heißt denn langer Zeit? Ja, es ist immer so monatsweise höchstens, weil ich irgendwie... Echt? Ja, das ist immer so die Sache... In dieser schnelllebigen Zeit heutzutage hat man ja doch, also ich zumindest wenig die Gelegenheit, mich mal so richtig zu entspannen und da reinzuhauen und so. Ach, du findest nie die Gelegenheit, dich zu entspannen? Nee. Und darum findest du also auch keine Gelegenheit, wieder mal zu baden? Ja, genau, weil das ja mehr so ein Entspannungsding ist. Ach so, nee, ich hab Tage, da bade ich 3 Mal am Tag, ey. Ach Mensch, na, die Zeit möchte ich mal haben, du. Ja, ich auch. Ja, es war schon, aber schön. Ich hab mir so ein Moorbad gemacht, so, mit totem Meerschlamm. Ach auch, so Beutelchen aufgerissen und da rausrieseln lassen. Nee, nee, gar nicht mal. Das ist schon so, naja, so glitschig, so. Das ist schon richtiger Schlamm. Ne? Ach, und wie kriegt man den denn wieder raus aus der Wanne? Den spülst du einfach mit weg. Also erstmal, das ist praktisch ein richtiger, so ein zäher grüner Schlamm, der stinkt ein bisschen nach Schwefel. Ja. Da habe ich mich dann erst das Gesicht mit vollgehauen. Das sah ziemlich witzig aus erstmal. Und hast du denn alleine gebadet? Ja, ja. Aber dann macht es doch nur halbwegs Spaß, wenn man irgendwie witzig aussieht, oder? Oder ist immer mit dem Spiegel in der Wanne? Ich müsste ja vom Spiegel machen, damit ich mich nicht alles irgendwo sonst wo hinschmiere. Ah, ja. Ja. Und dann habe ich mich da reingehauen, außerdem ist die Badewanne viel zu klein für zwei. Und dann sag mal, wenn du jetzt da deine Packung drin machst, ist nicht so, dass die Wanne voller Schlamm ist und du richtig das, so blub und ganz fein blase. Das löst sich schon noch im Wasser auf. Ja. Da hängen nachher noch ein paar Körner hier und da, aber die gehen ganz schnell weg. Ach schade, wo hebst du denn so einen toten Meerschlamm? Ja, den habe ich jetzt direkt aus Israel mitgebracht. Ach so. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob es den hier gibt. Ich habe mal davon gehört, irgendwie KW oder so, aber das soll uns teuer sein. Also da drüben ist er relativ billig. Ja, naja, da haben sie auch jede Menge Tote. Ja, ja, da ist es ja eher, da schmeißen sie dann eher weg, den Schlamm. Ja, ja. Und verkaufen an Touristen. Wenn du was brauchst, dann bring ich dir was mit. Fährst du immer nach Israel? Nee, aber ich möchte auf alle Fälle mal wieder rüberfahren. Ach so. Mhm. Ach ja, ich würde ja auch gerne mal im Toten Meer Schlamm baden. Ja, ja. Hm. Ja, also am Toten Meer selber war ich nicht. Nee, aber es reicht ja, wenn man Toten Meer im Beutel hat. Ja, hat man mir dann mitgebracht. Ja. Dankenswerterweise. Ja, schön. Ja, nee, war ganz angenehm. Ja. Und das dann mal hier so nach Hause zu holen, ne, so in die eigene Badewanne, ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber ansonsten ist für dich Baden eher immer so im Monat kontemplativ sein, nachdenklich sich auf sich konzentrieren, ja, in die eben. Tiefen des Ich vorstoßen. Mhm. Gerade so bei der Jahreszeit, dann haust du ein schönes Erkältungsbad rein und dann danach eingepackt ins Bett. Was denn für ein Erkältungsbad? Was nimmst du da? Das ist so ein fertiges, das stinkt so nach allen möglichen Kräutern. Ach so. So leicht Latschenkiefer oder wie das Zeug heißt. Ach, Kiefer finde ich ja auch immer toll. Das riecht schön waldig so. Und dann riecht die ganze Wohnung vor allen Dingen danach, weißt du? Heißt, ja, im Osten, ja, bitte mal so ein klasse, wie hieß denn das? Bölosan, 25 Pfennig. Oh, das hat gewirkt, das war toll. Ja, das kenne ich leider nicht. Siehst du? Ich habe dieses TT-Sept, ja. Bei Erkältung das Rezept, TT-Sept. Ach so. Ach, na, das klingt ja aber auch erst nach einer Errungenschaft der chemischen Industrie, oder? Na, wer weiß. Also steht ja immer von hinten drauf mit Wald und Wiese und allem, was da drin ist. Ja, ach, bei so Sachen lese ich ja immer am liebsten die Nebenwirkungen. Naja, das kriegst du aber weiß nicht, kriegst du irgendwie so im Laden. Hast du das gerade zur Hand, dass wir mal ein bisschen Nebenwirkungen vorlesen können? Also wenn eine halbe Minute wartet. Ja, warte ich natürlich, klar. Ja, bis gleich. Klar, für einen super Prosatext, der sich zentral mit Nebenwirkungen beschäftigt, habe ich natürlich die Zeit. Nebenwirkung von TT Sepner, da bin ich ja jetzt doch gespannt. Da steht bestimmt was von Ausschlag und Pickel. Und wenn man nicht erkältet ist, dann kriegt man die Erkältung auch nicht weg. Oh Mann, ey, lass mich jetzt nicht hängen hier. Ah ja, schön. Da bin ich wieder. Da hast du jetzt den Beilagezettel? Nee, aber die Flasche ist ziemlich stark beschriftet. Ach so, steht hast da auch? Hast du gerade auch ein Räumerbad ausgegraben, Mensch. Oi. Yes. Yes. Yes. Yes, Danger. Ja, Danger. Ja, die Sendung war auch heiß, ja. Danger, ja, immer schön Frösi, wa? Bleiben, immer schön. Ja, mit dem Frösi wollte ich mich sowieso noch erkundigen, weil ich weiß nicht, was das ist. Frösi, das war so eine Kinder-Jugendzeitschrift im Osten. Ach so. Wahrscheinlich, naja, nee, womit kann man die vergleichen jetzt? Mit dieser Flohkiste oder so? Nee, ich kenne die Flohkiste nur wieder nicht, aber klingt ein bisschen so. Die hieß eigentlich mit vollem Namen Fröhlich sein und singen. Und wurde abgekürzt als Frösi. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, immer schön Frösi, dann heißt das eigentlich immer schön fröhlich sein und singen, was eigentlich ein guter Spruch ist. Ja, das ist dann wohl wahr, ja. Ich meine, ist vielleicht nicht so die Variante, aus der sich irgendwie problemlos ein Gangster-Rap machen ließe, aber ist doch nett. Ja, nee, hast schon recht, ja. Ja, also immer schön Frösi. Immer schön Frösi, ja. Gut, jetzt lies mal die Nebenwirkung von TT Sepp zu, was man sich da an üblen venerischen Krankheiten zuziehen kann. Da stehen nicht mal welche drauf, du. Nee? Das scheint richtig gut zu sein, aber ich kann dir vorlesen, was drin ist. Na, von wegen. Da steht nicht, dass man das während der Schwangerschaft nicht trinken darf? Nee. Könnte auch nicht fürs Kind sein, nachher wird es auch grün. Ja, und dass man es nicht in die Augen tun soll und so, steht alles nicht drin? Nee. Dass es nicht geeignet ist, Haftschalen aufzubewahren über Nacht? Das sieht man, glaube ich. Das muss man doch aber aufschreiben heutzutage. Ja, ist endlich. Er scheint doch schon ein bisschen älter zu sein, die Pulle, so wie die aussieht. Mich angeranzt schon. Eieiei. Und da steht ein Verfallsdatum, ausgebufft und abgelascht, steht ein der alte Schwung ist hin, steht ein Verfallsdatum drauf? Nee. Nicht mal dit? Nee, das haben wir schon ausgekratzt. Nachher setzt du dich echt in ein ranziges Erkältungsbad. Das und holst möglich, dir wirklich du. Eine schwere Hautirritation. Oh, weia. Uah. Und dann musste, wie Helge Schneider so schön sagt, mit Aktentaschenakne durch die Welt laufen. Oder Akne Fungi. Ja, Fungi, ja, die Pilze. Ja. Die ollen Pilze. Na gut, dann kommen wir jetzt an der Stelle nicht weiter, trotzdem ich gerne mich jetzt sehr gefreut hätte auf einen Text über die Nebenwirkung. Ja, ne? Ja. Also wenn ich dann meine Nebenwirkung ausgrabe, dann melde ich mich mal, mache einen kleinen Nachtrag, ne? Okay. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend allgemein und eine gute Heimfahrt und so, ne? Ja, die wünschte sicher mir, die anderen werden hoffentlich alle schon zu Hause sein, halbwegs. Ja, na, klar wünsche ich sie dir. Ich meine, du bist ja der Einzige, mit dem ich immer so direkt Kontakt habe. Richtig. Gelle? Okay, tschüss. Mach's gut, tschüss. Hi, wer bist denn du? Hallo? Ey, Kinder, das ist ja eine flotte Sendung. Hä? Jetzt hat mich erschreckt. Jetzt hat der Hörer fallen lassen. Tag, wer bist denn du da? Hi? Steve. Tag, Steve. Steve Cottbus. Ja, das ist jetzt ganz überraschend. Ich probiere schon seit 22 Uhr dich anzurufen. Ist gar nicht so einfach, merke ich. Oh, echt? 2 und eine Viertelstunde? Sei mal ganz ehrlich. Ehrenwort? Ja, Ehrenwort. Dein Cottbusser Pionier Ehrenwort? Ja, mein Cottbusser Pionier Ehrenwort. Jetzt bin ich aber beeindruckt. Jo, ich fühle mich gleich verpflichtet, mit dir zu reden, trotzdem ich gar keine Lust drauf habe. Mhm. Ja, pass auf, ich kann dir was erzählen. Und zwar bin ich nämlich der freiwillige Freund vom freiwilligen Anrufer Robert. Ah ja, und du bist angeblich bei nasser Wanne aus dem Dings gesprungen, nur weil sie dich angepiept haben und es sollte Feuer sein und hast dir den Arsch verkühlt auf dem Motorrad. Ja, ich kenne deine Lebensgeschichte in- und auswendig. Ja, toll. Ja, ich habe das gehört, deswegen weiß ich, würde das auswendig kennen. Ja, und jetzt hast du Hämorrhoiden. Nein, ich habe keine Hämorrhoiden. Also so alt bin ich noch nicht. In dem Alter kriegt man, glaube ich, keine Hämorrhoiden mehr. Ich bin ja erst 16. Ja. Pass auf, ich wollte was erzählen. Ich wollte dich was fragen. Es geht ja um... Ich werde ja ungern gefragt, aber versuch mal. Und jedenfalls... warte mal, meine Mutter... Mutti, geh doch mal raus hier. Wir haben halt unter Männern zu bereden. Was? War, oder? Ja, du sag mal meiner Mutter, die soll mich bitte mal. Hat gerade gesagt, Mutti, geh doch mal raus, hier reden zwei Männer miteinander. Der Robert heißt du? Will mir jetzt gerade scharfe, obszöne, erotische Erlebnisse aus der Badewanne erzählen, die eine Mutti nix angehen. So. Mann, Mutti. Ja, jetzt ist die Mama wieder weg. Hat sie gehört? Ja, so richtig nicht. Ich glaube, die hat gesagt, du sollst dir so einen Krach machen, wa? Ja, genau, das hat sie gesagt. Also ich muss jetzt leiser telefonieren. Mann, oh Mann. Ja, genau. Mutti, also pass auf. Mutti muss morgen wieder Feuer legen, damit der Sohn ein Erfolgserlebnis hat. Fast, fast. Nee, also jetzt kann ich endlich. Und zwar in der Badewanne habe ich mir eine Frage gestellt und die Frage wollte ich jetzt einfach an dich weiterleiten. Ei, jetzt krieg feuchte Fragen vom Cottbusser Robert. Nee, Steve. Nicht. Steve. Und zwar die Frage des Seins. Ja, kannst du mir formulieren? Ja, hab ich doch. Nee. Warum? Warum bin ich, sozusagen? Robert? Nein, Steve. Steve, also ich meine, die Zeit ist vielleicht ungünstig, aber warum du bist, solltest du vielleicht lieber deine Mutti fragen. Ja, ja? Ansonsten habe ich ja gleich wieder so eine Alimentengeschichte am Hals. Nicht mit mir. Siehst, frag ganz, ey, Robert, Steve, frag ganz leise deine Mutti, warum du eigentlich bist. Ja, gut, das mache ich. Also, ja, das müsste sie dir erklären können. Kann ich leider nicht machen. Okay, ich muss jetzt leider Schluss machen. Ja. Tschüss, gut. Ja, tschüss, meine Mutti steht hier auch im Studio, sagt, och, ich sollte jetzt lieber das Gespräch beenden. Mach ich, Mutti? Ja, klar, natürlich. Ach, da krieg ich, oh, da ernte ich aber böse Blicke. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Tag, wer bist denn du? Hallo, ich bin Friederike. Friederike? Mhm. Tag, Friederike. Ich bin total erkältet und ich bin jetzt total überrascht, dran zu kommen, weil... Ja, als Erkältete nehme ich ja eigentlich nicht in die Sendung drin. Ach, war. Man hat ja immer Angst vor Ansteckung. Hast du gehört, gleich jetzt stottern, hä? Nee, das geht nicht, das Telefon kommt. Ach, sagtet nicht, ey. Doch, sag ich. Hör auf. Gerade wenn du so in den Hörer hauchst. Nee, ich habe gerade total doll genossen, weißt du? Sag nicht genossen, dann denk du gleich wieder was anderes. Nee, das sag ich schon immer. Also das hat mir auch noch keiner übel genommen, auch früher nicht. Nee? Nee, und dann habe ich ausgeschnappt und jetzt geht's eigentlich, weißt du? Nee, was ich sagen wollte, ich war vorhin in der Badewanne, hat das Radio angemacht und habe ich da die beiden, die auch gerade in der Badewanne Die I-Ling-Bader, wo sie immer die Füße draußen hat, damit es besser aussieht. Ja, war toll. Also ich meine, ich war echt total überrascht, so. Das ist, weil so oft bade ich eigentlich auch nicht. Nee, und badest du ja eine paarweise? Naja, gerne schon, aber es ist eine Weile her. Also. Die Bewerber fehlen jetzt. Im Moment. So richtig Jungs, die wasserfest sind. Ja, vielleicht. Ah. Ach, dann ist natürlich blöder. Ach, dann hat man aber so ein leichtes Stechen im Herz, oder? Wenn man so eine lebenspralle, lustige Geschichte hört. Ich hatte das Telefon immer in der Badewanne und dann... telefoniere ich halt mit denen. Ach, dann machst du mal so eine Art... dann telefonierst du mit einem potenziellen Bader und der setzt sich dann auch in die Wanne und ihr habt das Gefühl, ihr badet miteinander? Ja, so, vielleicht. Mensch, wir leben ja doch in einem Zeitalter, was sehr durch die Telekommunikation bestimmt ist. Ja, virtuelles Baden, virtuelles Paarbaden. Mhm. Ja. Ja, aber du bist nicht erkältet, ne? Nee. Also ich meine, weil sonst eigentlich alle Leute umkippen reihenweise. Ah ja. So hier. Ach, ich dachte, du wolltest mir gerade eine prima Rezeptur anbieten oder zum virtuellen gemeinsamen Baden einladen. Nee. Ich habe jetzt hier keine Wanne in der Nähe. Das ist natürlich schade. Ja, das ist schade, sonst könntest du jetzt schnell mal in die Wanne krabbeln und ich würde das hier auch machen. Mhm. Und dann könnten wir beide planschen. Mhm, und uns necken und scherzen. Klar. Wäre nicht schlecht, wa? Ja. Ah, ja. Ah ja, der ORB, ey, dieser knickrige Sender, nicht mal eine Wanne im Studio. Na, du fährst ja bald nach Hause, hast du ja bald geschafft. Richtig. Mhm. Tja. Hast du denn schon mal so ein richtig super tolles Erlebnis in der Badewanne gehabt? Ja, bloß das ist auch wieder... verfänglich? Mhm, ja, muss man ja nicht unbedingt. Ach klar, lass es verfangen. Verfangen? Ja. Nee, das muss ich nicht erzählen. Das kann sich jeder vielleicht selbst ein bisschen... Nö, macht das, dass wir dann hinterher sagen können, ach, diesen Anruf, den haben wir doch sehr genossen. Nee, ich wüsste nicht, wozu. Na, zur Freude. Zur Freude. Ja. Für dich, um dein Selbstbewusstsein zu stärken und auch dir unter Beweis zu stellen, dass du durchaus in der Lage bist, im Bewusstsein dessen, dass mehrere Leute zuhören, halbwegs intime Geschichten zu erzählen. Und zur Freude und Anregung der Zuhörerschaft. Nee, warte mal, ich erzähle lieber was anderes. Also Och man. Doch, es ist irgendwie... Och man. Muss ja nicht sein, oder? Och man, na sein müssen muss es nicht, aber man kann doch sowas schön und charmant und nett formulieren. Nee. Dass man sich selber nichts verschenkt und anderen eine Freude bereitet. Macht so einfach ist das. Ich bin manchmal auch, ich bin manchmal, als Glücksbringer renne ich manchmal durch die Straßen. Das mache ich ganz einfach. Ich meine, man zahlt dafür, aber ich habe ein gutes Gefühl, aber ich werfe manchmal einfach Pfennige so weg. Weil ich denke, Pfennig. Dann kommt einer, findet den und denkt, ach, ein Glückspfennig. Ist doch schön. Und dann war der von mir. Und ich denke, dass die vielleicht doch wirklich Glück bringen. Und genau so ein Glückspfennig könntest du jetzt hier in die Menge werfen, indem du vielleicht vorsichtig und bleib dir überlassen, was du genau erzählst, doch dein tolles Badewannenerlebnis erzählst. Naja, ich habe ja vielleicht einige gehabt. Vielleicht kann ich ein anderes erzählen, was noch ganz schön war. Ja, nur ich kenne die jetzt leider nicht, sonst würde ich auf dem Ehen bestehen. Aber meinetwegen erzähl ein anderes. Naja, also ich habe noch vor einiger Zeit bei meiner Mutter gewohnt, in Dresden. Und die Wohnung hatte also ein Bad mit einem großen Fenster. Und wenn man da in der Badewanne saß, und was ich natürlich am liebsten am Tage gemacht habe, dann konnte man da rausgucken und hat in den, ja, entweder blauen oder grauen Himmel gesehen, das kam ganz oft an. Und dann war das so, dass daneben ein Abrisshaus war, also das war ein Hinterhaus und das war so, so eine Art rechte Winkel. Ja. Und da hausten also ein Haufen Tauben. Und die kamen dann immer so gucken, also die flogen dann immer ans Fenster und guckten rein, was man denn da so macht. Und das war also immer sehr schön irgendwie. Und du hast ja gedacht, dass vielleicht ein verwunschener Prinz dabei sein könnte unter den Tauben? Ja, also ich meine gut. Was denkt man sich, wenn man in der Badewanne liegt, warum nicht? Und, hast du mal versucht, so eine Taube zu küssen? Ja, na, wenn ich dann irgendwie aufgestanden bin, dann waren sie doch nicht so begeistert. Ach Mensch, das waren eher junge Prinzen, die waren ein bisschen unsicher. Kann sein. Die hast du dann, hättest doch ein Handtuch überwerfen sollen. Ja, es geht ja auch nicht so schnell, ne? Ja, ach, haben sie einen Schreck gekriegt. Kann sein. Hey, das war aber eine poetische Badewannengeschichte. Ja. Auch mit dem grauen oder blauen Himmel. Danke. Was ich sagen wollte, also, dass ich mir auf jeden Fall PJ Harvey zulegen werde. Weil mir das auch sehr gefallen hat. Ach, das freut mich ja sehr. Da bin ich ja auch immer Messias und Prediger. Ja, das ist toll. Echt. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ciao. Tschüss. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja. Guten Abend. Na, wenn das nicht Heinz ist. Ja, schönen guten Abend. Ach Gott, das macht auch einen blöden Eindruck, wenn man jeden Hörer kennt irgendwie, wa? Ja, also nochmal, also hier ist Heinz, guten Abend. Ja, Tag Heinz. Abend. Hey, hast du dich auch über Mr. Snoid so gefreut? Ich wollte gerade sagen, ich kenne Mr. Snoid noch, weil du vorhin so den kennt er natürlich. Ja, nee, ist mir schon klar, dass es ein paar gibt, die ihn kennen. Klar kenne ich Mr. Snoid, doch war gut. Ich habe es erst gar nicht geglaubt, aber sag mal, schalt es. Ja, schalt ein bisschen. Ja, warte mal, da muss ich immer eher leiser machen. Ey, ist doch aber toll, wa? Wenn so eine Sendung so lange läuft, ey, dann kriegt man so richtig Lebensgeschichten von den Leuten mit, wa? Olle Mr. Snoid hat immer so auf die Kacke gehauen, früher hat er angerufen und dann war er auf immer weg und dann dachte ich schon, ach, der ist verprellt oder hat einen Sender gewechselt oder irgendwas. Dachte ich auch. Und dann ruft er wieder an und sagt, ja, war irgendwie scheiße drauf 2 Jahre und hat sich die Birne zugehauen und wäre beinahe hops gegangen und keinen Job gehabt und jetzt geht's aber wieder fröhlich und jetzt kann er wieder anrufen. Soll man noch ein paar Mal anrufen? Ja, naja, das wird er jetzt machen, denke ich. Weil er noch zuhört. Er wird ja zuhören, ist ja jeden Dienstag hier Sendung, hat er ja noch zahllos Gelegenheit. Ja. Und irgendwie hat er das immer geschafft, in die Sendung reinzukommen, selbst zu stürmischsten Zeiten. Fürwahr. Obwohl es ja mit der Zeit immer schwieriger wurde. Ja. Das weiß ich ja nicht. Ja. Gut, sag mal, wer gibt denn immer von euch die Radiotipps an den Tagesspiegel weiter? Oh, wüsste ich nicht. Da ist wahrscheinlich irgendeine Presseabteilung oder irgendwie sowas. Nee, was steht denn da? Eine super Ankündigung für deine Sendung. Ach, kick mal eine an. Ja, in 3 Zeilen. Und? Naja, ich weiß nicht. Jetzt frage ich mich bloß, ob das vom Tagesspiegel ist oder von euch. Das weiß ich nicht. Aber drunter steht... Wenn es böse ist, ist es von hier. Wenn es gut ist, ist es vom Tagesspiegel. Ich weiß nicht, ob es böse ist oder nicht. Das kommt dazu. Aber drunter steht nur TSP. TST? P. PST? TSP, nein. Tagesspiegel. Ja, eben. Also dann ist es der Tagesspiegel selber. Ja? Ja? Dann hast du da aber einen Gönner sitzen. Aha, was schreibt er denn, der Gönner? Also unter der Überschrift Kuttner, ja, also Radiotipps sind also 3 Rubriken heute. Ja. Kaufhaus, Frauen und Kuttner. Ey, ist ja eine tolle Reihung. Ja? Ja. Und dann steht hier 22 Uhr Sprechfunk.fritz. Zuerst gab Gott den Menschen Kuttner. Danach schenkte er Kuttner ein Telefon und am dritten Tag erschuf Gott die neugierigen Hörer. Das ist alles. Ja. Fand ich sehr amüsant. Ja, das ist ja nett. Super Ankündigung. Vor allem, wer jetzt die Sendung überhaupt nicht kennt, der weiß jetzt total, was hier so Sache ist. Also ja, nee, wir haben jetzt wahrscheinlich zahlreiche kirchliche Bundenhörer hier. Ne? fand ich schon irgendwie voll toll, ja. Herzlich willkommen, Orbi et Orbi, würde ich sagen. Naja, du hast auch schon mehrmal das Wort Gottesdienst benutzt. Insofern hast du den auch noch irgendwie gefesselt. Richtig, ja. Wobei ich ja nur ausgesprochen weltliche Göttin habe mit PJ Harvey. Ja. Ja, nach unbefleckter Empfängnis singt die ja nicht gerade. Ja, und klingt auch nicht danach. Klingt auch nicht danach. Ja, Badewanne, ne? Mensch, Heinz, ey, tut mir leid, wir müssen uns ganz kurz fassen, weil gleich wieder die Nachrichten kommen. Ach, schade. Vorher immer noch eine Musik spielen will. Oder, aber dann brauchst du ein bisschen Geduld, du bleibst in der Leitung, ich setze dich auf Warteschleife oder irgend sowas. Ja, kannst machen. Ja? Mhm. Okay, ist nämlich nicht so teuer, wenn man, du rufst aus Berlin an, wa? Ja. Also das sind irgendwie 2 oder 3 Einheiten vielleicht. Ja, ich habe mich ja gar nicht beschwert. Gut, nee, wollte ich bloß irgendwie mal sagen, weil glaube ich immer so ein paar Knicker unter den Anrufern, die denken, die Welt bricht zusammen. Nee, also bis Januar noch nicht, danach sollte es doch. Ich habe jetzt so ein komisches Telefon, das zeigt die Gebühren an, das hat mir quasi geborgt und merke, da muss man schon echt Kopfstand machen, dass man immer auf eine Mark kommt. Da kann man schon echt sein ganzes Leben von vorne nach hinten und nochmal zurück erzählen. Ja, das wird sich aber jetzt ändern bald. Ja, aber so lange wollen wir halt mal noch ausnutzen. Ja, Heinz, wenn du mich nicht so lange jetzt drin lässt, dann ist okay. Heinz, bleib drin, bis nach den Nachrichten, ja? Okay, tschüss. So, hier kommt natürlich, wer soll's sein? PJ Harvey nochmal mit dem Supersong, in dem die ganz rätselhafte Zeile Let me ride on your grace auftaucht. So richtig weiß ich nicht, was sie bedeuten soll. Sie bedeutet aber mit Sicherheit irgendwas Schönes oder was Seltsames oder irgendwas ganz Faszinierendes. Long goes the night, longer the day. Take low your death, will send me to my grave. Thank you. Und jetzt ist es 0.32 Uhr. Fritz Kurzinfo. Streiks in Frankreich gehen weiter. Die Gewerkschaftsführer erklärten zur Begründung, Ministerpräsident Juppé habe zu der geplanten Reform des Sozialsystems statt Verhandlungen lediglich Konsultationen angeboten. Der Premier hatte sein Festhalten an den umstrittenen Sparplänen bekräftigt. Die Streiks wurden begleitet von Krawallen in Paris und anderen Städten. Rexroth will offenbar zurücktreten. In Kreisen der FDP hieß es am Abend, der Minister habe Parteichef Gerhard um eine baldige Aussprache gebeten, weil er sich nicht genügend unterstützt fühle. Auch über den Rücktritt von Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger wird spekuliert. Grünen-Fraktion für Bosnien-Einsatz. Bei einer Fraktionssitzung erklärten sich 26 Abgeordnete bereit, dem deutschen Militäreinsatz in Ex-Jugoslawien heute im Bundestag zuzustimmen. 20 Abgeordnete wollen dagegen votieren. Der Parteitag vom Wochenende war entschieden gegen die Entsendung von Bundeswehrsoldaten. Wetter. In den nächsten Stunden leichter Schneefall, dabei gefährliche Glättebildung, nachts minus 8 Grad, tags um minus 4 Grad. Und einen ganz speziellen Service noch. Sport. Fußball im UEFA-Pokal spielten Benfica Lissabon, Bayern München 1:3. Bayern München steht damit im Viertelfinale. Bremen trennte sich von Eindhoven 0:0 und schied aus. Fritz präsentiert David Bowie mit neuen und alten Songs. David Bowie live in Berlin. Im Vorprogramm Morrissey. Und David Bowie. Yeah! Donnerstag, 1. Februar, Deutschlandhalle. Präsentiert von Fritz. I'm telling you. der seltene Fall, dass zwei Idole, zwei Stars, zwei Götter zueinander finden. PJ Harvey singt einen Song, der Yuri G heißt, und mit Yuri G ist Yuri Gagarin gemeint. Jemand, der auch im in der nicht allzu langen Reihe, die sich im Schrein meines Herzens befindet, Platz hat. Die anderen, wer öfter die Sendung hört, der kennt die anderen. Das sind die fünf Hansel, Noah, Ernst, Busch, Maria Callas und so. Tag, wer bist denn du? Ach, wer bist also, du? Eine dämliche Frage. Tut mir leid. Siehst jetzt mal, wie sehr die Sendung schon monotonisiert ist. Immer noch. Und nur reinen Stereotypen folgt. Heinz. Ja. Ja, hast du ausgeharrt. Von wegen, ein Titel vor Nachricht. Heinz, bist du denn auch ein PJ Harvey-Fan? Noch nicht so richtig, aber guck mal, wenn du das sagst. Ich müsste jetzt echt heucheln. Ja? Kannst nichts damit anfangen? Nee, eigentlich nicht. Ey, Heinz, aber die Leiden der Liebe sind ja doch auch nicht fremd, oder? Ja, muss man dann zwangsläufig zu PJ Harvey finden? Muss man. Muss man so. Hm. Na, dann werde ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Denke ich wirklich. So. Kauf dir mal eine Platte und versuch irgendwie genau auf die Texte zu hören, die sehr schwer zu entziffern sind, die aber irgendwo im Internet sind. Gibt's so Groupies und Fans, die haben alle Texte abgeschrieben. Super. Und da habe ich sie mir irgendwann mal rausgeholt. Ja, warum ist da kein Booklet mit dabei irgendwie, wo die Texte drin sind? Ach, weil die nicht will, dass man ihre Texte da so liest. Was ich auch ganz gut finde, weil man hat ein anderes Verhältnis zu Texten, wenn die in so einem Heftchen drinne stehen und dann überfliegt man sie so und liest sie so durch. Echt? Und dann haben die weniger Gewicht. Ich finde, gerade wenn die Texte mal drinstehen, weiß ich viel mehr mit den Texten, als wenn die nicht drinstehen. Weil dann mache ich mir wirklich mal die Mühe und lese mir mal durch. Ja, aber ich bin so neugierig drauf geworden. Und dann nuschelt die auch und singt so ein komisches Zeug zusammen. Ich habe diesen Yuri G so oft gehört. Ja. Und hab nie den Anfang verstanden. Pass mal auf, ich zeig dir das jetzt mal. Ja. Ihr könntet noch mal kurz mal gucken. Hören. Ach, wo war der denn jetzt hier? War der hier oder war der hier? Ne, hier war er. Hör mal den Anfang. Was singt denn ihr am Anfang? Gleich kommt's. Die erste Zeile so. Ey, PJ, spiel nicht so aus. Was singt die da? Baby. Nee. Nee? Nee. Baby. Naja, nee, nicht mal ditte. Warte mal, wir machen mal. Ach, scheiße, ich such mal hier. Ich such noch mal die Stelle. Also mal so Verdacht einfach. Mal kicken, hier ungefähr müsste es sein. Ach, scheiße. Die Platte hängt. Nee, ich hab jetzt irgendwie versucht, hier einzutunen, aber geht wohl nicht näher. Aber gleich singt sie los. So, jetzt machen wir mal. Jetzt hör mal nochmal, warte mal, gleich. Ah, kick mal, ich hab das Ding hier voll im Griff, ey. Ich habe ewig rumgerätselt. Was singt sie da? Ich würde sagen Baby und dann Under. Nein, Hey there Luna. Hey du Mond. Mond, Luna, die Mondgöttin. Hey there Luna. Und von macht ja auch Sinn. Kannst du das nochmal spielen? Yuri Gagarin. Ja, kannst du nochmal spielen? Ja, warte, kleinen Moment. Ja. Ach, so lovesick ist sie, dass sie sterben könnte. Oh. Ja, wenn man es weiß, dann kennt man die Texte. Aber ja, aber von daher rätselt man rum und denkt, ach, was mag die wohl singen, die olle PJ? Und dann war ich froh, als ich die Texte in die Hand gekriegt habe. Ich wäre wahrscheinlich nicht halb so aufmerksam gewesen, wenn sie da irgendwie stand hätten. Wobei bei PJ vielleicht doch. Bist du jetzt nur durch das Lied drauf gekommen? Hast du das durch allmähliches Hinhören rausgefunden? Nee, ich hab's nie rausgekriegt. Ich hab immer hingehört. Oder dadurch, dass dir jemand die Texte aus dem Internet gab. Und dann habe ich sie aus dem Internet rausgezogen. Aber ich war auch nur so scharf auf die Texte. Wie bei Hendrix, da versteht man, und der nuschelt auch so was von zurecht. Und dann habe ich mir wunderbar in Italien eine Hendrix-Bibel gekauft. Da stehen die englischen Hendrix-Texte und rechts die italienische Übersetzung. Warum soll man das erst danach holen? Das ist doch, glaube ich, besser, wenn das jetzt schon vorher drin steht in der CD. wenn das schon im Booklet drin ist. Also ich Nee, das ist Verrat. Bestimmte Sachen muss man einfach ein bisschen heimlich halten. Und dann kriegen die nur die Leute in die Hände, die sich wirklich dafür interessieren und darum bemühen. Und das ist manchmal ganz gut. Na dann, weiterer Vorschlag, die darum, krieg mal, darum sind zum Beispiel auch die Gedichte, die ganz schwer zu verstehen sind, ja? Die sind nicht immer besser, aber richtig gute Gedichte, die sind nicht ganz so leicht zu verstehen. Also ist nicht ganz so einfach, aber es gibt eine bestimmte Klasse von Gedichten, die einfach sich selber dagegen schützt, dass irgendwelche Deppen die lesen und einfach so rumzitieren können. Ja, aber das kann doch bei Texten genauso sein. Die können ja auch irgendwie kompliziert sein, aber dass sie wenigstens da sind, erstmal in schriftlicher Form. Dagegen, dass die kompliziert sind und so, dass man sich das ja sein Gedanken machen würde. Also, ich finde es schon okay, dass man sich Mühe geben muss, mal an PJ Harvey-Texte ranzukommen. Ja, nee. Na gut, Heinz, Mensch, jetzt müssen wir schnell zur Badewanne noch kommen, oder? Badewanne. Ich habe jetzt keine mehr. Ich hatte bis vor kurzem das Vergnügen, dass ich also im Haushalt gewohnt habe, wo eine Badewanne war. Und du fragtest vorhin nach Gegenständen, die haben immer so reinfallen. Ach, sind dir schon echt elektrische Geräte drin gefallen? Nee, aber Bücher immer andauernd. Also, ei. Und dann gebären die so, also dann werden die so dick. Ja, das hasse ich aber auch, wenn fremde Leute meine Bücher in meiner Badewanne lesen. Richtig. Ja, selbst wenn die nicht ins Wasser fallen, schon allein der heiße Wasserdampf bringt die dazu, Wellen zu schlagen und sich dem Meer anzuverwandeln. Richtig, ja. Und das finde ich nicht schön. Gibt nichts Hässlicheres als schöne, aber aufgequollene Bücher. Ich meine, wenn das andere Leute machen, dann ist es noch irgendwie, also dann kann man sich noch wenigstens schön ärgern, ja. Ja. Aber wenn einem das selber passiert, dann ist es ja so, dann weiß man gar nicht, ob man sich jetzt ärgern oder nicht. Das stimmt, dann hat man keinen, dem man die Schuld geben kann und man braucht jemanden, dem man die Schuld geben kann. Da habe ich jetzt hier so ein paar Bücher, die da echt total verwelkt sind. Ja. Was ist denn dein liebstes, aber verwelktes Buch? 1984. Hast du immer in der Badewanne gelesen und ganz unruhig gekickt, ob irgendwo Big Brother ist und dich beobachtet? Das nicht, aber ich habe das schon öfters mal gelesen. Dann ist es mir einmal zack als Taschenbuchausgabe heißt mir geholt, neue Übersetzung, und dann ist es mir zack nach den ersten drei Seiten in die Badewanne gefallen. Ey Heinz. Und da muss man es erstmal auf die Heizung legen und dann wird es so dick. Ja. Ja, was? Ey Heinz, zack, hast du schön gesagt. Heinz, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja. Oder der Spiegel fällt mir auch oft rein. Der Spiegel? Mhm. Aber da kann doch viel passieren. Jetzt sieht es aber irgendwie so an sich. Na, vor allem verliert der Spiegel massig Druckerschwärze im Wasser. Ach, der Spiegel! Ja, nicht der Badezimmer. Ja, nee, ich dachte jetzt zum Rasierspiegel, du sitzt da, eitel wie du bist und sonstig. Ach, wie sehe ich wohl aus mit verschwitztem Gesicht? Ach, immer noch eigentlich ganz gut. Das erinnert mich daran, ich habe meiner Mutter mal gesagt, soll man mal einen Spiegel mitbringen, weil sie vorhin die Stadt, und sie kommt tatsächlich mit so einem Spiegel, an dem wir zu Hause an die Wand hängen kann. Ja, ach, der Spiegel, der ist bei mir auch immer nass und faltig und dick. Von der Badewanne? Ja, weil ich ihn auch immer in der Badewanne lese. Ja? Ja. Und wie gesagt, der verliert immer massig Druckerschwärze. Ja. Wenn die da zu viel Druckerschwärze drauf zu tun. Nee, so richtig reingelegt habe ich den noch nicht. Aber das stimmt, wenn man zum Beispiel nasse Hände hat, dann verschmiert auch die Farbe. Stimmt, gerade beim Spiegel. Also der Spiegel ist nicht ganz wasserdicht, muss man an der Stelle mal sagen. Kollegen in Hamburg, lasst euch da mal was Besseres einfallen. Viele junge Menschen lesen hier in der Badewanne. Heinz. Ja, und mit Sex irgendwie kann ich nicht dienen, weil du da so nachbohrst. Nö, nee, ja nicht, aber ich meine, wenn ich da was vermute, dann bohr ich schon. Ja, das ist ja, im Grunde bin ich da auch ein Zahnarzt. Wenn da schon Karies zu vermuten ist, rennen wir wieder. Bei dir jetzt nicht zu vermuten. Ey, das sagst du jetzt aber extrem resigniert. Das war extrem resigniert, ja, oder? Naja, es war einfach so ein Erfahrungswert, dass es damit an dieser Stelle meistens nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte. Ja, das muss ja jetzt nicht so richtig der Supersex in der Badewanne sein, aber sagen wir mal... Aber wenn es wenigstens überhaupt mal dazu käme. Dass man wenigstens erstmal zu zweit in der Wanne sitzt, meinst du? Nee, also die Vorarbeit war schon mal geleistet. Ja. Aber, wie soll ich sagen, die Hitze des Wassers hat auf beiden Seiten nicht zum gewünschten Resultat geführt. Ja, und man kann ja aber dann auch raussehen, zur Not. Ja, eben, weil das war ja in der Badewanne. Ach so. Ah, naja, ja, gut, so als reine Vorarbeit ist durchaus akzeptiert und angenommen. Ja. Aber zum Äußersten kam es da noch nicht. Ja, nö, das kann ich aber verstehen. Da halte ich jetzt die Badewanne nur nicht für den allerbesten Ort. Ist ja irgendwie doch sehr eng und nass. Ja, wird einem immer so vorgeschwärmt. Ja? Ja. Also ich wäre da kein großer Vorschwärmer. Da bin ich ja beruhigt, da ich habe doch noch nicht so viel verpasst, glaube ich. Ja, nee, ich würde sagen, ich würde eher als Sprungschanze nehmen, ja? Also solange hat man da noch Bodenhaftung, solange man in der Wanne sitzt, und fliegen kann man woanders. Okay. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, Heinz. Ja, dir auch. Tschüss. Hi, wer bist denn du? Hallo. Hallo. Ach, jetzt suche ich aber jemanden ganz bestimmtes, nämlich eine junge Frau, die vorhin die falsche Nummer hatte. Mal sehen, vielleicht kriegt die. Sei nicht sauer, ist nur noch ganz wenig Zeit, ja? Naja. Na gut, sei ruhig sauer. Tschüss. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Steffi. Ach, Steffi, du bist jetzt auch nicht die junge Frau, die ich suche. Ich wobei, junge Frau ist junge Frau. Da musst du noch weitersuchen. Hast du denn jetzt, zack, auf die Kürze eine schnelle, interessante Badewannengeschichte zu erzählen? Ich wollte zu dem Thema eigentlich nur sagen, dass, also was das Thema ist, der, die Badewanne der zentrale Platz in meinem Leben, dass so der zentralste Platz für eine Badewanne nach wie vor die Küche ist. Du hast so eine Küchenbadewanne? Nee, ich habe keine ausziehbare, sondern ich habe mir eine einbauen lassen, also in so ein Schlauchklo, was ich dann halbiert habe. Und deswegen habe ich das Vergnügen, wenn Leute bei mir baden kommen, am Küchentisch zu sitzen und dem beim Baden zuschauen zu können. Ach, und deine Blicke wohlgefällig über ihren Körper streifen zu lassen? Ist mir immer wieder eine Nuss. Ey, ist ja toll. Ja. Na, du hast die Lebensart aber raus. Aber diese Spülenbadewannen sind auch also für diese, ja, für diesen Zweck sehr zu empfehlen. Ja. Aber andererseits hängt da natürlich auch, sagen wir mal, der Hammer ein bisschen höher da bei dir. Da darf nicht jeder in die Wanne, oder? Da kann man ja sich leicht das Frühstück versauen. Wieso Frühstück? Na, oder Mittag. Nö, oder Abendbrot. Ist mir egal. Also ich habe auch schon meine Nachbarinnen, die keine Badewanne haben, angeboten, also wenn sie sich in der meinigen ahlen wollen, dass sie das gerne tun können. Also ja, und dann trotzdem als Voyeurin, als Voyeuse am Küchentisch sitzen? Also bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Also die eine Dame, die ist dann leider nach Amerika gegangen, bevor sie hier baden konnte. Ja. Aber die haben sich zumindest über das Angebot sehr gefreut. Ah ja, und ansonsten hast du doch lieber junge, wohlgebaute Männer. Ach, das ist mir egal, ehrlich gesagt. Echt? Ja. Da machst du keinen Unterschied? Der Körper ist doch völlig wurscht, welchen Geschlechts der ist. Das stimmt. Ja. Und ja, dann kann man den auch ganz tolle Kräutermischungen brüllen. Ja, Ästhetik ist ja nach Kant interesseloses Wohlgefallen. Aber hast du denn da auch manchmal so interessiertes Wohlgefallen? Nee, eigentlich eher nicht. Eher nicht? Nee, ich erfreue mich nur an dem. Ja, siehst du mal, da welch schlicht gemütes Männer sind. Ich hab dich jetzt wieder geoutet. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, hier ist Ilona. Siehste, Ilona, dich habe ich gesucht und gefunden. Hast aber Glück gehabt. Nicht schlecht, wa? Mhm. Na, nicht Glück gehabt, ey, das war Arbeit. Naja, wirklich. Also, bei mir ist nämlich laufend dann der Ruf zurück, also hat aufgehört und dann musste ich immer neu wählen. Ah ja. Mhm. Gut, also, was gibt's da zu erzählen? Nein, du bin ich aber gespannt. Das ist ja spannend. War, die Latte liegt jetzt bei. Ich kann ja nicht aus der Finger saugen. 2,40. Hm? Jetzt, ach. Du wolltest doch aber jetzt eine interessante Badewanne schicken. Interessante. Weiß ich ja nicht, ob die interessant ist. Na, werden wir ja wieder feststellen. Welche Art ist die denn? Eher lehrreich? Eher erotisch? Eher gefahrabwendend? Ach so. Also, naja, grundlegend bade ich ja immer noch gerne, ja. Also, mein Mann, der duscht immer lieber. Ja. Im Gegensatz zu früher, also da, ganz früher zum Anfang. Wo da hat er gerne mit dir zusammen gebadet? Da haben wir immer beide gebadet. Ach, und wertest du das jetzt als ein Zeichen eines gewissen Desinteresses? Vielleicht. Ach, das ist ja blöd, wa? Oder vielleicht interessiert er sich auch für andere Sachen. Oder vielleicht ist es aber ja nicht so angenehm zu baden für ihn und deswegen, er duscht halt lieber. Ach, aber drüber gesprochen habt ihr noch nicht? Ja doch, schon. Und, was sagt er da? Naja, also baden ist nicht so sein Ding. Und, glaubst du ihm nicht? Nee, der schläft immer in der Badewanne ein. Ey, da muss er aufpassen, dass er mit der Nase nicht unter das Wasser kommt, ja? Das ist gefährlich, ja. Ja. Naja, und nun hatten wir uns hier in der neuen Wohnung eine schöne große Badewanne gekauft, ja? Mhm. Und wo wir halt beide reingepasst haben. Ja. Und nun hat sich die Sache eben erledigt mit der großen Badewanne. Ach, und jetzt zieht er immer unter die Dusche? Ich würde gerne eine kleine haben, wa? Ach so, ich dachte, du suchst jetzt jemanden, der mithilft, die Wanne zu füllen. Ja, das kann man natürlich auch machen. Naja, und... Also, das kommt dir jetzt aber ein bisschen schnell über die Lippen, mein Lieber. Ach, na, der ja, schläft... Kann man auch machen, wenn man die Gelegenheit oder wenn man irgendwie, wenn sich das bieten würde, aber... Er schläft jetzt, aber du würdest doch andere Männer jetzt in deine Wanne lassen? Ich würde dich nicht jetzt in meine Wanne lassen, aber also von der Sache her wäre das natürlich möglich. Man kann auch mit... Ja, na, das ist schon klar. Leute, grundsätzlich ist das möglich. Man könnte also auch irgendwie dem Tierpark ein Abo verschaffen, dass der da seine Bären drinne baden lässt. Aber darum geht's ja wohl nicht. Ja, also nur mal nochmal, um ganz zu Anfang zurückzukommen, da hatten wir früher auch so eine ganz große Badewanne, wo wir dann beide reingepasst haben. Ja. Und das war aber so eine Waschküche so. Ja. Wo man, die hatten kein Bad im, in der Wohnung und da musste man immer in die Waschküche gehen. Ja. Zur Badewanne. Und da musste man so einen großen Waschkessel eben anheizen vorher schön. Und dann mit so einem großen 10-Liter-Eimer da musste man halt erstmal die Wanne füllen. Ach, und das alles in der Atmosphäre diebischer Vorfreude, wa? Ja, nee, also das war dann irgendwie, jetzt wenn man sich so zurückdenkt, war das halt irgendwie, war das immer irgendwie so ein Ereignis, so, ja, was eine Weile gedauert hat und dann konnte man eben richtig schön da rumdampfen. Ach, der Gasboiler zerstört jede Romantik. Ja, so ungefähr. Wie lange seid ihr denn jetzt zusammen? Na, 11 Jahre. Mensch, vielleicht musst du einfach mal versuchen, richtig so eine Abenteuer-Badewannenparty zu veranstalten. Mhm. Dass er mal aus Versehen nicht einschläft, sondern neues Interesse und Lust am Baden gewinnt. Ja, das ist ja immer halt erst die Überwindung, ja. Ach, mein super Vorschlag ist ja echt eine tolle Hawaii-Platte auflegen, ein bisschen Vogelsand streuen, Kerzenlicht und vielleicht so eine aufblasbare Palme oder so ein Ficus Benjamini oder wie die heißen, der tut's dann zur Not auch. Ja, das wird eine würde denn schon mit etwas sehr viel Energie würde ich schon so weit bringen. Und Partylichter oder so Weihnachtsbaumbeleuchtung, so eine kleinen Flackerkerzen. Oh. Echt, das ist total Spaß. Und dann ist der I-Ling-Öl. I-Ling heißt das, glaube ich, ins Wasser. Ja, nun gut. Danke für den Tipp, ja. Ey, versucht das mal. Machst du bestimmt nicht, machst du doch. Naja, vielleicht. Nun mach doch mal. Ey, jetzt ist da wieder ein langes Wochenende. Nee, Weihnachtsbaumbeleuchtung hast du sowieso rausgeholt. Dann werde ich erstmal den Ofen anheizen, sage ich. Ja. Mhm. Und wie es nicht feierst, ein bisschen Vogelsand zu streuen und eine Hawaii-Platte braucht man dazu. Ui, ui, wo die Gitarren so jammern. Naja, nee, das ist nicht so sein Geschmack. Ach doch, das wird eine super Party, ey. Und dann mit Sekt und Zigaretten in die Badewanne. Naja, Zigaretten fallen auch aus. Gut, aber Sekt ist doch drin, oder? Sekt kann sein, ja. Macht es. In der Badewanne, denn. Klaro. Ja, also der. Eine super Party. Ich wünsche dir weiter. Okay, jo, tschüss. So, Kinder, was bleibt mir jetzt anderes übrig, als nochmal PJ Harvey zu spielen? Wobei, was spielt man jetzt? Schicket, ey. Jetzt müssen wir aber nochmal richtig was zum, was Traurige zum Rausgehen. Oder? Ja. Hoi, hoi, hoi, das ist aber eine lange Nummer, ey. Nehmen wir die oder nehmen wir was anderes? Habt ihr einen Wunsch? Hey, na, da haben wir doch hier einen Badewannensong. Ich meine, das ist jetzt irgendwie ein bisschen auf die gewaltsame Tour. Ja, also, aber lassen wir so ruhig singen, Olle PJ. Hä? Klar, von der ersten Platte, der letzte Song, Water. Das passt. So, Kinder, die Sendung ist jetzt zu Ende. Nächsten Dienstag gibt's wieder eine Sendung. Ich glaube, ich muss mich direkt bei euch bedanken. War eine schöne Sendung, hat mir viel Spaß gemacht. Und völlig unvermuteterweise habe ich durch euch so ja gute Laune gekriegt. Jedenfalls bis jetzt. Jetzt ist eins, jetzt ist vorbei mit der guten Laune. Was will ich noch sagen? Der halbautomatische Anrufbeantworter war krank. Dadurch habe ich auch meine Abschiedsmusik nicht dabei. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Hier ist der Versuch eines Halbwegsen, ist nicht nur halbwegs, sondern ist ein vollwertiger Ersatz von der Tendenz und von der Aussage her dasselbe von PJ Harvey. To bring you my love. Es folgt der Night Flight mit meinem geschätzten Kollegen Büsselberg. Tschüss, schöne Nacht noch. Nächste Woche hören wir uns wieder. I was born in the desert. I've been down for years. Jesus, come closer. I think my time is near. And I've traveled over dry earth and flesh. Chopin, love.